Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich aufgrund dieser Ansage um wenige Minuten. Schach! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und während man in Berlin Mitte mittlerweile 3 Monatsmieten für ein Haferlatte zahlt, ist dieser Mann weiterhin bezahlbar. Hier ist René, Hallöchen. Ja, hallo. Na? Stefan. Und hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 182. Folge an diesem wunderschönen 21. Januar 2026. Schon wieder. Krass. Und ja, Marc, gesundes neues Jahr. Schön, dich zu sehen. Du warst Happy letzte Folge ja irgendwie abwesend. Das ist richtig. Hallo. Guten Tag. Hallo, Stefan. Guten Tag. Hallo, René. Hallo da draußen zu einer weiteren Folge von Biete Unterhaltungssuche Zuhörer. Ich grüße euch ein gesundes neues Jahr in die Runde. In die Runde. Ja, zum, schönen guten Tag. Zum meisten Berlin-Podcast. Wir hatten es, glaube ich, noch nicht erwähnt. Genau. Irgendwas sage ich normalerweise auch noch, aber egal. Ich meine, wir wollen hast das jetzt deinen hier Text nicht vergessen? Ja, genau, ich habe meinen Text Pause vergessen, aber ja, wir haben ja auch, mein Gott, wir haben wieder so viel Sendung vor der Brust. Wir haben müssen wir einfach loslegen. Ja, na denn? Wir reden heute, bis uns die Zunge in Fusseln aus dem Munde hängt. Das war wie ausgetrocknet es sich sein. Gehört. Genau. Wie war die letzte Folge eigentlich so? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann mich nicht daran erinnern, sie gehört zu haben. Kannst du bitte rausgehen? Ich habe viel zu tun. Das ist ganz gut, weil ich hatte nämlich ein paar Anknüpfthemen. Oh, cool. Oder ein paar Anknüpfpunkte in der letzten Folge. Hausaufgaben? Nee, nicht wirklich. Also wir hatten über, kennst du es, Brillenabo? Ah ja, cool. Brillenabo. Es gibt die Brille jetzt bei vielen bekannten, namhaften Optikern im, im Abo. Aha, aha. Hört sich erstmal verrückt an. Ich hatte das dann ja auch mal recherchiert. Also meine Meinung ist ja immer, ein Abo kann sich eigentlich nicht lohnen. Aber vielleicht lohnt sich es doch. 9 Hast Euro, du nachgerechnet? 9 bis 10 Euro im Monat, 2 Brillen. 2? Versichert. Okay. Und wenn die Sehstärke sich ändert, kostenloser Umtausch. Und wenn man überlegt, was kostet so eine, warte mal, wenn jetzt ein Jahr 9 Euro, hättest du das? Gerade hast du noch gesagt, pro Monat. Ja, achso, ja, meine ich ja auf ein Jahr gerechnet jetzt, wären wir bei. Dann gehen wir von 10 Euro aus, dann kannst du es einfacher rechnen. Genau, 120 Euro. Für 2 Brillen. Für 2 Brillen? Für 2 Brillen. Im Jahr, okay. Wie lange behält man im Schnitt so eine Brille? 2 Jahre? Nee, länger. Eigentlich länger. Na, es kommt drauf an, ne? Also ich glaube, wenn man viel am Rechner sitzt, dann ändert sich das schon öfter. Da muss ich gleich was zu sagen. Hm. Und zwar, also mein bevorzugter Optiker ist Fielmann. Da bin ich seit Jahr und Tag und auch sehr zufrieden. Immer nette Leute und auch immer sehr produktiv etc. und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn ich dort eine neue Brille kriege, heißt es, möchten Sie dazu eine Versicherung abschließen? Hm. Das habe ich dann auch mal gemacht. Und da hieß es dann, ja, genau wie in deinem Abo-Fall, wenn sich da etwas täte und tute oder runterfällt oder Sehstärke ändert, bla bla bla, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, diese Versicherung würde eben genau wie dein Abo in die Bresche springen, wenn ich mal wieder was bräuchte oder kaputt ging oder sonst irgendwas. So ist erstmal das Marketingversprechen. So ist das Marketingversprechen. Das hat auch schon mal gegriffen, tatsächlich. Und ich fürchte, ich muss sagen, dass diese Versicherung deutlich günstiger ist als dein Abo. Also das wäre ein Punkt auf der Soll-Seite. Das stellt also die Sache so ein bisschen in Frage. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr Punkte, die du noch nicht erwähnt hast. Also der Punkt, warum ich das anbringe, ist, weil ich in der letzten Folge so ein ziemlicher Gegner davon war. Und jetzt ich war bei Apollo gewesen, habe mir da mal einen Flyer angeguckt. Da bin ich auch, ja. Und ich glaube, jetzt ist es wirklich eine Rechensache. Also ich glaube, könnte fair sein. Ja, ich meine. Also 2 Brillen? Mhm. 2 Brillen ist schon gut, ja. Wenn irgendwas passiert, brauchst du keine Gedanken machen. Aber da ist ja schon die Frage, hat man auch ohne das Abo eigentlich 2 Brillen? Was für Brillen kriegst du denn da? Also Hausmarke quasi. Glaube, so Sachen, wo denn das Gestell normalerweise sowieso kostenlos ist. Ja, man muss dazu sagen, da steht tatsächlich ab 10 Euro, aber mir hat es jetzt nicht erschlossen, ab wann ein anderer Preis gilt. Also jede Brille aus dem Laden wirst du dafür natürlich nicht kriegen. Weil oftmals sind die Gestelle und natürlich auch die Gläser besonders teuer. Ich möchte behaupten, die zweite Brille war eine Sonnenbrille sogar möglich. Ja. Apollo Optik bietet doch sowieso an. Holen Sie sich eine Brille in Sehstärke, dann kriegen Sie noch, was weiß ich, eine zweite, also Sonnenbrille oder so in Sehstärke nochmal dazu, kostenfrei. Ich glaube, wir brauchen da gar nicht im Detail weiter beraten. Mir war es nur aufgestoßen, das Thema. Ich fand es interessant. Und vor allen Dingen, weil wir gerade bei diesem Abo waren, ne? Also dass alles im Abo existiert, fand ich das ein ziemlich absurdes Abo, aber vielleicht ist es was. Ja, aber wie gesagt, wenn du für deine Brille zum Beispiel 500-600 Euro bezahlst, ja, dann wird die nicht für den 10 Monate. Genau, dann hast du natürlich ein teures Abo und das muss man dann also halt kalkulieren. Also ich bin immer noch der Meinung, es wird sich gegenüber Besitz nicht rechnen. Die Frage ist, ob das eher sowas ist, wie als würdest du sie leasen. Also na gut, du kannst am Ende nicht kaufen. Ja, müssen wir mal selber gucken. Also es gibt auf jeden Fall, mir war es nicht klar. Und was ich bei der Gelegenheit auch noch feststellen konnte, ist, wenn du, ich weiß nicht, ob das auch bei jedem Optiker geht, der Apollo, wo ich war, der ist in einem Kaufland oder an einem Kaufland mit dran. Mhm. Und die reinigten da vor Ort dann auch die mitgebrachte Brille. Und dann sagte die Verkäuferin so, ja, hier kommt ab und also hier kommen oft öfter Leute vorbei, die gehen einkaufen im Kaufland und vorher lassen sich ihre Brille putzen. Die haben doch so ein kleines Wasserbecken, da tauchst die Brille ein, dann vibriert irgendwas und dann Ultraschall, genau. Mh, genau. Da gibt es bei AliExpress und Temu ja auch so eine Ultraschall-Waschgeräte für 20 Euro. Hast du eine? Ja. Ach, mal, da würde ich mich gleich noch was interessieren. Und auf jeden Fall meinte sie, gelegentlich kommt da mal so ein älterer Herr und der kommt dann mit einer ganzen Handvoll Brillen vorbei und der lässt sich dann nur kostenlos die Pille putzen. Okay. Brille putzen, lässt die er sich natürlich. Brille putzen, ja. Nicht die Pille. Die Pupille abbrutzen. Ja, denn dein Wasser-Ultraschall-Gerät, was hat das gekostet? Kurze Antwort, ja. Okay. Ich war das nicht mehr auf dem Euro vielleicht. Ja, das war das also ist nicht der Hit, ja. Also ich habe sowieso, bei Rossmann oder so. Sowieso gelernt, dass mir war es auch schon klar, weil bei Bildschirm macht man es ja auch so, bloß kein Spüli an dem Bildschirm und auch nicht an die Brille. Was? So, die Brille, sagte sie, die Optikerin, schön mit Wasser putzen und das Brillenputztuch ist lediglich dafür da zum Rüberpolieren. Und du kannst, und das hat mich überrascht, sogar mit Ceva-Rolle. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich Ceva als sehr rau empfinde. Ja, kratzt vielleicht. Ich glaube, meine 1,50 Euro Brille aus dem 1-Euro-Shop, die sind nicht hinüber. Nicht ganz so empfindlich wie deine Poperze. Also, dass du es da als rau empfindest, das ist ein Punkt, aber die Brille ist da deutlich resilienter. Echt? Ich hätte gedacht, mit so einem Papier macht man sich Kratzer an dieses Display oder auch in die Brille. Naja, also da ist schon Brillenputztuch schon besser. Sie sagte, mit Wasser und Ceva putzen und dann mit Brillentuch feinschleifen und dann guckst du da durch, als hättest du keine Brille auf. Also ein bisschen Spüle geht immer, das kannst du schon machen, aber ansonsten nimmst du halt die Brillenputztücher, die es gibt. Die sind auch sehr gut. Aber immer mit Wasser, das stimmt. Vorher die Brille unter Wasser, klares Wasser, Brillenputztuch, abtrocknen, fertig. Ja, das war das eine Thema. Das ein weiteres Thema, was wir letzte Folge behandelt hatten, war Silvester und Feinstaub. Wir haben so viele Themen gehabt, Marc, das glaubst du nicht. Das ist richtig, das glaube ich nicht. Und zwar, vielleicht für dich. Silvester und Feinstaub, was hat das denn miteinander zu tun? Ich verstehe es auch nicht. Kabum, zack. Die Frage, die im Raum stand, war, um ein Wievielfaches höher ist denn die Feinstaubbelastung an einem Silvestertag oder Silvesternacht mit dazugenommen? Und ich glaube, ich hätte so gefühlt gesagt, ein Silvester ist ein Monat Feinstaub. Das ist eine Schätzfrage, würde ich mal sagen. Ja, aber da liege ich natürlich falsch, um das einfacher zu rechnen. Wie hoch ist denn die Feinstaubbelastung? Nimm mal eine Kommazahl. Soll ich sagen Silvester oder wie viel es am Tag ist? An einem normalen Tag. Ja. Wie hoch ist die Feinstaubbelastung an einem normalen Tag? Also ich habe hier einen Feinstaub 0,27%. Lass mich, keine Ahnung, an was das normalen für, Tag, an einem normalen Tag, in einer normalen Straße. Genau. Also alles egal, durchschnittlich. Was das jetzt bedeutet, diese 0,27%, aber nehmen wir den Wert mal so hin, an einem normalen Tag. Okay. Wie hoch ist es dann an einem Silvester-Neujahrs? Also da, wo gefeuert wird. Tja, ich könnte mir vorstellen, das ist deutlich höher. Jetzt ist bloß die Frage, um welchen Faktor. Genau. Also mir schweben da drei Zahlen im Kopf, und zwar 10, 100 und das Tausendfache. Und Stefan, bei dir? Puh, also was hat 0,27. Also ich wäre jetzt schon bei insgesamt 30% gewesen und das wären ja, jetzt kommt der Mathematiker. Okay, wir können es also abkürzen. Genau, sag also, mal die Zahl. Gefühlt lag ich nämlich auch sehr weit zu hoch. Ja? Du bist ja mit 30 bis sehr weit. Ich hatte gedacht, ein Monat, das sind 30 Tage, das wäre 30-fache. Du bist ja bei einem 30%-Wert beim 100-fachen. Genau. Ne? Nee, es ist tatsächlich nur 1%. Siehst du? Also gar nichts. Das ist also eigentlich nur, du, an einem Tag wird so viel Feinstaub erzeugt wie an vier. Weil du darfst ja nicht vergessen, Feinstaub kommt ja auch aus, nicht nur von Feuerwerk, sondern auch aus Autos. Ja, wir haben es dauerhaft, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass der Effekt viel, viel deutlicher ist. Ja. Als grob gesagt. Nur überrascht mich auch ein bisschen, ja. Das heißt, Wässerraketen erzeugen vielleicht gar nicht so viel Feinstaub, wie wir denken. Genau. Das ist natürlich jetzt das falsche politische Signal, was wir nach außen senden. Genau, richtig. Wir finden Silvester nach wie vor ganz furchtbar. Echt? Finden wir das? Private Böllerei, das sollte abgeschafft werden. Da das ist unsere einhellige Meinung, Stefan. Ich sagte einhellig. Du hast ja zum Glück die letzte Folge nicht gehört. Unsere unser Statement abgegeben. Unsere einhellige Meinung war, Silvester kann geknallt werden, aber kein Silvester-Zeugs. Genau, und die Zahlen, die wir gerade in den Äther geblasen haben, die sollen euch jetzt nicht dazu ermutigen, oh, naja, das ist eh los, vierfache, kann ich mal schön den drauflegen. Es ging ja in unserer Diskussion auch darum, René hat ja so Thema Ruhestörung an Silvester angesprochen und irgendwie sind wir dann darauf gekommen, man hat ja auch innerhalb des Jahres so Jugendweihen, Geburtstage, Einschulung, wo manche dann auch so ein paar... Was total verboten ist. Ja. Richtig. Es darf nur an Silvester ab 18 Uhr geböllert werden bis morgens um 4 oder so. Gegen was verstößt du sonst? Ja, jetzt mal gucken. Gegen die Feinstaubbelastungsverordnung. Du verstößt gegen das Sprengstoffgesetz. Sprengstoff, ja, ja. Und es gibt ja eine Verordnung, die das für Silvester aufhebt. Ja. Natürlich auf eine Klassifizierung beschränkt, damit du hier nicht mit Handgranaten Silvester feierst. Ja, richtig, richtig. Es gibt immer Ausnahmen, das wissen wir ja. Und... Naja. Du kannst das explizit beantragen. Genau. Wenn du, ich war auf einer Hochzeit. Du brauchst einen Schein. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich war auf einer Hochzeit letztes Jahr. Ja. Und da haben sie dann auch Luftballons in die Höhe steigen lassen, die so mit Helium gefüllt waren. Uiuiui. Und in der Nähe, so ein paar Kilometer entfernt, ist der BER. Da muss man aufpassen. Da waren die Organisatoren dieser Hochzeit also sehr hinterher und haben gesagt, okay, da melden wir uns mal und melden das an. Und die waren dort sehr glücklich darüber, weil sie sagten, ja, sowas kann als Blip bei uns auf dem Radar auftauchen, gerade wenn ihr mehrere Ballons gleichzeitig startet, dann gibt's, dann reflektiert das eben das Radarsignal. Und viele Leute machen das einfach und scheren sich da überhaupt nicht drum. Und das ist für die Luftfahrt, kann das tatsächlich ein Problem sein. Also es ist eigentlich auch nicht erlaubt, sowas einfach so zu machen, mehrere Luftballons gleichzeitig in die Luft zu starten. Man muss das vorher anmelden. Ein Punkt, den wir jetzt nicht weiter ausführen würden, weil da würde ich sowohl dir als auch den Hörern, die letzte Folge nicht gehört haben, empfehlen, das nachzuhören. Das Thema Ruhestörung und Silvester. Ne, ob Ruhestörung am Silvester Bestand hat. Das, wie gesagt, war ein Thema, was wir letzte Folge besprochen haben. Und genau. War der Prozess schon bei dir? Oder? Ah nee, hört es euch an. Ich war zu leise. Ja. Nee, und ein drittes Thema, was ich jetzt noch aus der letzten Folge mitgenommen habe, war ein TV-Tipp von Stefan. Und zwar Werwölfe. Ja. In der ARD-Mediathek, das Spiel Werwölfe. Aber gibt doch gar keine Werwölfe. Nee, ist doch Quatsch. Stefan, fast neu geguckt. Ist ein Spiel. Ach, ein Spiel. Kennst du das Spiel Werwölfe? Du hast doch TV-Tipp gesagt. Ne, pass auf, ja. Kennst du das Spiel Werwölfe? Nein. Das dieses, ist kein Brettspiel, sondern mehr so ein Rollenspiel. Man sitzt in einer gemütlichen Runde zusammen. Dann abhängig von der Rundengröße sind zwei Leute Werwölfe, die anderen sind Dorfbewohner. Ah, doch, davon hast du was erzählt. Genau. Also das Spiel empfehle ich euch nach wie vor. Wie gesagt, entweder selber basteln mit Hilfe von Wikipedia, man braucht ja nur einen Zettel und eine Rolle, oder für 10 bis 12 Euro im Laden kaufen, Deluxe Edition ab 20. Do it yourself, ja. Genau, aber... Die Deluxe Edition hat dann zwei Rollen, oder? Nee, da sind dann die Kärtchen einfach härter aus Größe, anderem Material und okay. so. Okay. Aber das Interessante war, für die jetzt das Spiel vielleicht noch gar nicht kennen, guckt euch die Serie Werwölfe an. Die hatte noch so einen Zweittitel, den habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Findet man aber in der Mediathek unter Werwölfe. Und zwar wird das von, ich glaube, 10 oder 13 Leuten dieses Spiel im TV gespielt. Und statt an einem Tisch sitzen die halt richtig in einem kleinen Dorf. Und ich muss sagen, wirklich richtig, richtig gut. War gut, ja? Ja, cool. Richtig gut. Hast du es gesehen? Ich habe die erste Folge gesehen, aber habe es noch nicht weiter geschafft, ja. Ah, ja. Wir sind so also heiß darauf zu Hause. Mir wurde schon gesagt, ich soll schnell Feierabend machen, damit wir die nächsten Folgen gucken können. Nein. Ja. Nee, also auf jeden Fall ein TV-Tipp. War ein guter Tipp, Stefan. Danke. Genau. Das war erstmal die Aufbereitung der letzten Woche oder der vorletzten Woche. Genau. Jetzt kurz, wo sind wir hier eigentlich? Ja, wo sind wir hier eigentlich wieder? Na Stefan, erzähl doch mal. Wir sind mal wieder bei mir im Büro und wir haben gerade festgestellt, es wird immer ein bisschen später dunkler. Und das ist doch erfreulich, weil wir gehen... Das ist furchtbar, weil die Nächte werden kürzer. Naja, aber wir gehen mit großen Schritten auf den Frühling zu. Ist das nicht toll? Das ist ja der Wahnsinn. Keiner freut sich. Begeisterung hält sich in Grenzen, ja. Ob der niedrigen Temperaturen der aktuellen. Aber das ist doch gut. Das werden wir im Sommer merken, wenn wir weniger Ungeziefer haben, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar eine Mehr ist, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das wird immer erzählt. Nee, guter Frost ist immer gut, ja. Ja, aber wir müssen ja noch den Marc ausfragen, ne? Weil ist seine erste Folge heute. Ja, dann und Marc ist ja geflüchtet. Du hattest schöne Weihnachten hoffentlich. Dann bin ich geflüchtet, ich hatte Urlaub. Ja. Aber Marc war halt der einzige von uns dreien, also ein Drittel von uns, haben statistisch gesehen Silvester nicht in Berlin verbracht. Ja, Gott sei Dank. Die haben die Flucht ergriffen und sind in die Sonne geflogen, hoffentlich. Geflogen. Ja, der Sonne ein bisschen entgegen. Es war deutlich angenehmer als hier. Ja. Also natürlich das Wichtigste zuerst. Wem auch immer ich das erzählt habe, ich glaube, ich bin 2 Dutzend Mal gefragt worden, seit ich wieder in Berlin bin. Und wie waren die Temperaturen da? Mhm. Also wir hatten so zwischen 11 und 16 Grad tagsüber. Das heißt, des Nachts eigentlich durchgehend einstellig. Mhm. Also mehr als gar nichts. Mehr als gar nichts, alles ist besser als nichts. Ja. Und das Schöne war, also sagen wir es mal so, die Temperaturen haben uns schon dazu gebracht, auch dort auf Mallorca, wo ich war, mit unseren Winterklamotten hauptsächlich irgendwie rumzurennen. Nichtsdestoweniger deutlich angenehmer als hier, selbstredend. Und wenn wir 16 Grad aber hatten, dann darf man dabei nicht vergessen, dass 16 Grad im Schatten. Und wir haben dort auch ein bisschen Sonne gehabt. Wir hatten gute 3 Tage, hatten wir Sonne, nicht den ganzen Tag über, aber sie ist schon mal rausgekommen. Und wenn die Sonne dann gebrezelt hat, dann hast du also locker 20 Grad irgendwie gehabt. Und dann war das also wirklich sowas von frühlingshaft. Es war hervorragend. Wir haben auch viele Leute gesehen, die auch noch ins Wasser gegangen sind. Oder wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Hat dein Körper das Meer gespürt? Nö. Also bei 16 Grad wahrscheinlich eher nicht, ne? Naja, kann man schon mal machen. Wie bin ich denn des Wahnsinns Kässebeute? Abgesehen von diesem Ausflug nach Spanien, wie war denn dann das Silvester davor? Genau. Habt ihr das so richtig so galamäßig erlebt oder habt ihr im Zimmer gesessen oder seid ihr ins Meer gegangen? Sowohl als auch. Also, wir haben es galamäßig genossen von unserem Balkon auf dem Zimmer. So. Okay, das ist ja schon mal nicht das Gala-Feeling, was ich meinte. Ich meinte so mit Buffet. Nein. Aber ihr seid am Silvestertag erst geflogen. Das ist richtig. Genau, kann ich mich erinnern. Und wie am 31. Ja. Okay. Kann man auch fliegen. Um wie viel Uhr morgens dann? Ja. Okay, da hat man also von oben noch nichts gesehen. Gesehen? Na, so Raketen. Achso, nein. Okay. Die Spanier böllern sowieso da ein bisschen anders als wir. Also, ich habe ja letztes Jahr erzählt, wo ich auf Teneriffa war, dass das so super beschaulich war. Das heißt, da gibt es quasi kein privates Feuerwerk oder kaum. Es gibt so 1-2 Hotels, die ein bisschen so 2-3 Raketen irgendwie zünden. Und ansonsten gab es irgendwie ein vom Dorf organisiertes Feuerwerk, irgendwie was eine Viertelstunde ab 0 Uhr irgendwie gebrannt hat. Und dann war das vorbei und dann sind alle Dorfbewohner und Touristen wieder ihrer Wege gegangen und dann war Schluss. So war es auf Mallorca jetzt nicht. Es ist genau dazwischen. Zwischen dem Kleinkrieg, den man hier in Berlin alljährlich irgendwie erleben kann und dem sehr beschaulichen Teneriffa. Also auf Mallorca hast du sehr viel privates Feuerwerk gesehen und erlebt, aber ganz andere Ausmaße. Also sprich um 1 Uhr war da eigentlich auch dann schon wieder Dunkeltut. Wir waren bis zum 12:30 irgendwie auf unserem Balkon, haben unser letztes Bier ausgetrunken, haben uns hingelegt und konnten wunderbar pennen. Also eine ganz andere Nummer. Es war wirklich sehr angenehm. Aber, kleiner Pferdefuß, weil die touristischen Informationen, die man dem Internet entnehmen kann, besagten, ach übrigens, wenn ihr schönes Feuerwerk zu Silvester auf Mallorca erleben wollt, dann kommt bitte nach Palma zur großen Kathedrale. Und davor ist ein großer Park, den kennen wir auch. Und wenn man da drauf steht, dann kann man wunderbar das organisierte Feuerwerk der Stadt irgendwie sehen. Und wir so, naja, unser Balkon geht genau in die Richtung, dann stellen wir uns da irgendwie auf unser Balkon, stoßen da an und dann können wir uns das wunderbare Feuerwerk angucken. Und es war eine große Enttäuschung, weil es gab kein großes organisiertes Feuerwerk. Und wenn es eins gab, dann sah es exakt genauso aus wie die privaten Raketen, die dort gezündet wurden. Also außer Spesen nichts gewesen. Na gut, aber ihr hattet eine schöne Zeit. Ihr seid ja nicht mit dem Feuerwerk nach Spanien. Oder also sagt man eigentlich Spanien? Nee, sagt man Mallorca. Doch, ja, schon. Ja. Gut. Ihr seid also nicht wegen dem Feuerwerk auf die kleine Insel vor Spanien geflogen. Details sind offenbar auch heute wieder sehr wichtig. Ja, total. So, ja, nee, was, sehr gut. Was war denn euer Highlight im Urlaub? Gab es da eins noch? Außer Highlight? Silvester. Nee, ach, Silvester nicht. Es gab da keinen. Kein, nee, wart ihr nur ein paar Tage da? Ja, wir waren 9 Nächte da. Du, wir haben. Oh, schon eine Woche. Also, das ganze Highlight war der Urlaub an sich. Es war relativ spontan, so nach dem Motto: Lass uns jetzt was buchen. Und was weiß ich, irgendwie 7 Tage später waren wir dann irgendwie auch schon unterwegs. Und wir haben uns da einfach treiben lassen. Wir haben einfach gemacht, worauf wir Bock hatten, sind bis mit dem Bus über die Insel gefahren, dann mal mit dem Zug, weil hier gibt es ja sehr viel ÖPNV, und dann mal da noch in die Hafenstadt und dann da noch mal geguckt und dann einfach mal rumgegammelt und schön was gegessen. Also einfach uns einfach irgendwie treiben lassen, nichts irgendwie groß durchgeplant oder so. Und das war einfach wunderbar, weil wir schon am zweiten Tag gemerkt haben, boah, zu Hause ist wahnsinnig weit weg, wir kommen sehr schnell runter hier, und genau darum geht es einfach nur, dass man Urlaub von sich selber da irgendwie macht, und von daher war es wirklich wunderbar. Gut erholt zurückgekommen. Also alles richtig super gemacht. Ja, ja. Bin voller Tatendrang, hochmotiviert, weiter geht's. Und ich kann mich erinnern, als der Urlaub vorbei war, bist du genau in den Wintereinbruch hier gekommen, ne? Kann das sein? Erinnere mich nicht daran. Ja. Genau. Er wiederholt sich ja jetzt nochmal. Ja, genau. Die Rückreise war diesbezüglich auch etwas angsteinflößend, ui, denn wir kommen in aller Herrgottsfrühe am Flughafen von Palma an, und dann geht man natürlich gleich irgendwie zu den Tafeln, wo steht, naja, zu welchem Gate muss ich denn, wo mein Flieger abgeht. Und da hieß es dann, ja, nee, Gate-Informationen haben wir noch nicht, ihr seid noch ein bisschen früh. Ja, ist ja kein Problem. Okay, ein paar Minuten später nochmal geguckt, es gibt immer noch kein Gate, aber was wir dir schon sagen können, der Flug geht 2 Stunden später. Und dann hat man natürlich mal geguckt, Wetter in Berlin, scheiße. Naja, Moment, als wir schon losgeflogen sind nach Mallorca, da haben sie ja auch schon die Flugzeuge irgendwie enteist, und das ging relativ flott, also daran wird es nicht liegen. Aufgelöst hat es dann am Ende der Pilot, als wir endlich in der Maschine saßen, 2 Stunden später, und der meinte, ja, pass auf, diese Maschine, mit der wir heute hier sind, die stand 2 Tage in Berlin rum. Und in der Kälte. Die Türen festgefroren. Naja, nicht gerade die Türen festgefroren, aber tatsächlich ist irgendein bestimmtes Bauteil hat die Kälte nicht so gut vertragen, und da musste dann die Technik nochmal kommen und da was auswechseln, und dann konnten sie erst losfliegen. Und Marc ist am Flughafen aus dem Flugzeug gestiegen, stand in kurzer Hose auf der Treppe und hat sich gedacht, so okay, stelle ich mir das gleich wieder auf zurück. Ja. Kurze Hose. Na klar. Aber das habe ich auch schon mal erlebt, ne? Dass sozusagen man sitzt im Flieger, und dann war es aber so, die machen ja verschiedene Checks dann, ne? Sind irgendwie Richtung Startbahn gezogen worden, und dann passiert ja ewig nichts. Ja, ja, das hatte ich auch mal in Basel. Ja, da waren wir ja zusammen, genau. Daher liegt das. Wenn, da kommt es wahrscheinlich davon, dass wir dasselbe Erlebnis erlebt du haben. Du hast absolut recht. Ja, ja, stimmt. Stefan, wenn du mich dran erinnerst, dann habe ich einen Link für die Shownotes, und zwar gibt es ein Video, wo ich 20 Stunden Verspätung hatte mit dem Flugzeug, mit Übernachtung in München auf dem Flughafen. Ja, ich glaube, ja, München war es. Auf dem Flughafen übernachtet. Im Transit. Nee, ehrlich gesagt, ein bisschen auf dem Flughafen und dann im Bahnhof zusammen mit Obdachlosen. Es war Winter gewesen. Was ist denn das für eine Fluglinie? Also, ja. Das war in Salzburg, das war die mit der Schokolade gewesen, also würde ich sagen Air Berlin damals. Air Berlin, ja. Wir hauen den Link in die Shownotes, könnt ihr euch das Video mal anschauen. Ich hoffe, ich verspreche nicht so viel, aber es sollte online irgendwo versteckt verfügbar sein. Dann könnt ihr euch das Erlebnis mal anschauen. Ist schon 10 Jahre oder so her, 15 vielleicht sogar schon. Aber alles gut dokumentiert. Okay. Ja. Packen wir in die Shownotes. Genau. Stefan, darf ich Stefan fragen, wie seine 2 letzten Wochen aussahen? Ob der auch so erlebnisreich unterwegs war? Du weißt, das wird groß, Marc. Ja. Ja, war Jahreswechsel, Jahresanfang. Was macht man da? Über den Jahreswechsel brauchen wir nicht reden. Gearbeitet, beim Volleyball gewesen. Und da geht's schon los. Richtig. Er rudert. Den Winter genossen, das war sehr schön. Freunde besucht, auch also, sehr schön. Also wir wollen jetzt nicht deinen Tagesablauf hören. Gibt es denn irgendein Highlight? Wir wollen wissen, was für einen Kuchen du gegessen hast. Naja, richtige Highlights, nö, das waren nur normale Highlights. Ja, okay. Hast du denn wenigstens irgendeinen Videotipp für mich? Ein Videotipp? Habe ich aktuell nicht. Nee. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich schon erzählt, dass ich, weil ich das gerade hier sehe aus dem Fenster, auf dem Pack-In war, bei schönstem Winterwetter. Warum? Weil es einfach cool war. Wir haben uns mit Freunden in der Stadt getroffen, am Alexanderplatz, haben einen Döner gegessen zusammen. Mhm. Was hat er gekostet? 8,50 Euro. Ui, das ist einer der höheren Preise. Ich glaube, der hat vorher auch schon so viel gekostet. Und wo, denn war der im Adlon oder was? Was? War der im Adlon? Nein, direkt am Alexanderplatz, wenn du unter der S-Bahn-Brücke stehst, ja, wo die Bushaltestelle ist, da ist direkt drin, an der Ecke dort. Ach, jo, wo immer, sind ja genau, überall Döner. Ja, und dann haben wir gesagt, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir doch mal hoch ins Park-In. 6 Euro pro Person, Aussichtsplattform, 40. Etage. Hat mal 3 gekostet. Und alles weiß. Also richtig tolle Fotos sind da entstanden. Das war natürlich arschkalt, ja, aber super schön. Also ein absoluter Tipp. Und ja, genau, jetzt fällt es mir auch ein, war zwar nicht ich, aber eine Freundin, die hat dort auch die Schaukel mal ausprobiert. Was? Aber nicht an dem Tag? Nicht an dem Tag. Ja. Aber da haben auch welche geschaukelt. Ja, und das war cool. War ein cooles Bei dem Erlebnis. Wetter? Krass. Nee, warum nicht? Wir werden natürlich in den Shownotes unter berlin-podcast.de auch die Folge verlinken, bei der wir auf dem Park-In aufgezeichnet haben. Das ist schon lange her. Ja, ja, das stimmt. Da haben wir auch festgestellt bei der Aufzeichnung, dass ein Geigerzähler in der Hosentasche wahrscheinlich interessante Einblicke geliefert hätte. Hm. Ihr erinnert euch an die Geräusche, die wir auf der Aufzeichnung hatten? Ja. Mhm. Ja? Ja. Tuk, tuk, tuk, tuk. Genau, aber der Fernsehturm ist ja auch in der Höhe, in der Nähe und ja, naja. Nee, und ansonsten wurde ich noch einmal beleidigt, falls euch das interessiert. Ja, von wem? Auch nette Story. Ich war zufällig beim Arzt und dachte mir, kann ich doch schnell noch meine Grippeschutzimpfung oder injizieren lassen. Ja. Und sitzt da so im Wartezimmer und dann kommt irgendwie die Schwester raus und meinte, sie warten dann auf die Grippeschutzimpfung, ne? Und ich so, ja. Und sie so, über oder unter 60? Oh. Da dachte ich, aha. Hättest du sagen können, ich weiß, wer heute kein Date miteinander hat. Genau, nein, aber es war ja dunkel, es war nicht viel Licht und da kann ich verstehen, das ist vielleicht nicht erkannt. Dann fällt mir noch ein guter Tipp ein, und war zwar First Dates auf YouTube. Ja. Das ist eine RTL-Sendung und auf YouTube gibt es eine Reacted da drauf. Eine Stunde lang, immer super, super witzig. Echt? Kann man sich ein paar Wonderful Tipps First Dates. Oh Gott, da ist kommt das, er wieder. Ist das die Melodie davon? Ja. Wirklich? Ja. Ach, dann kennst du auch Roland? Ja. Echt? Ja, soll ich dir seine Nummer geben? Nee. Ich kenne den natürlich nicht privat, nein, aber Tina guckt da öfter mal in die Sendung rein. Läuft, auf wo läuft denn das? Oft. Ja, auch irgendeinen RTL-Sender. Könnte auch RTL2 sein, keine Ahnung. Okay. Ich habe Angst. Also ich sehe es auf YouTube und da ist es ja dann frei, also ja, aber mit Reaction. Ganz gut. Ja, gut. Ich wollte euch erzählen, ich bin in eine Blase gefallen gestern. Und ich wollte dich mal fragen. Also, eine Blase? Ja, also es ist wirklich, du machst einen falschen Schritt und dann hängst du in irgendeiner Blase fest. Hot Wheels. Ach so. Sagt euch Hot Wheels was. Selbstverständlich. Ja, Hot Wheels von Matchbox. Nee, nicht ganz so. Es gibt Matchbox, Hot Wheels und es gibt Siku. Deutsch? Ja, Majorette, genau. Beides Französisch. sind Hersteller von kleinen Metallautos. Ja, genau. Matchbox ist amerikanisch, Hot Wheels ist englisch. Nee, warte mal. Matchbox? Nein, Hot Wheels ist amerikanisch. Eine Marke von Matchbox. Nee, ist nicht. Was? Ich habe das mal recherchiert. Ich war in der Blase bis zum Hals drin. Oh Gott. Aber egal, ist ja auch egal. Offensichtlich noch tiefer. Pass auf, es ist noch viel tiefer. Erzähl, René, was hast du erlebt? Hot Wheels bringt ja regelmäßig Autos raus. Also jedes Jahr bringen die, ich glaube, hunderte von Modellen raus. Manchmal nur in neuen Farben und so. Ne? Man möchte ein bisschen Geld verdienen, sind alle mit Sammelnummern versehen und so. Und interessant ist, dass gelegentlich Autos bei sind, die besonders sind, die sind ganz selten, die haben zum Beispiel Gummiräder oder eine Metalllackierung statt dieser normalen matten Plastik, also die sind ja nicht aus Plastik, die aus, aber statt der matten Lackierung ist statt da so. Seidenmatt gibt es dort auch mal eine Metallic-Lackierung. Ja. Nee, das heißt Spectra Flame oder so, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, diese Autos hängen zwischen den normalen. Die sind ähnlich wie bei Sammelkartenspielen, diese seltenen Karten da reingemischt. Ja, genau. In jedem siebten Ei kriegst du eine Metalllackierung. Ja. Aber du kannst natürlich, wenn du in den Laden gehst, kannst du die, sie sind ja zu sehen, die Autos. Das heißt, du kaufst die nicht blind. Mhm. Und jetzt kommt der Tipp. Wenn ihr, das Auto ist ja auf so einer Pappe aufgemacht, in so einem Plastik drum. In einem Blister. Genau. Und auf der Pappe, hinter dem Auto, wenn da ein Symbol ist, dann ist es eins dieser seltenen. Und die kaufen, das macht zumindest René, und er hofft in 20 Jahren damit die dicke Marie abzustauben. Ich kann dir sagen, da brauchst du keine 20 Jahre warten. So ein Auto kostet 1,99 bei Rossmann. Wie viel Geld hast du verdient in den letzten 2 Wochen? Ja. Habt ihr gesehen, womit ich geparkt habe vor der Tür? Ja, mit diesem einen kleinen Hot Wheels Auto. Ich frage mich schon, wie du da jemanden mitnehmen willst. Ich zeige dir ein Foto von dem Auto, mit dem ich geparkt habe. Und dann kannst du dir nochmal darüber Gedanken machen. Und ich lasse dich dann schätzen, wie welchem Wert so ein Auto dann in kürzester Zeit. Ja, 300.000 Euro so ein Bus. Hiermit stand ich vor der Tür. Ich kann dir auch gerne das Datum zeigen. Das ist ein Rolls Royce. Oh. Nee, bin ich drüber gestolpert. Stand natürlich vor einem Barbiershop. Ne? Mm. Nee, und zwar, die Autos werden dann tatsächlich innerhalb kürzester Zeit bei eBay und Co. für 50 bis mehrere 100 Euro verkauft. Ja. Du kaufst ihn regulär für 2 Euro, also 1,99, wie du sagtest, und kannst razzifazzi innerhalb von Minuten einfach. Ich weiß natürlich nicht, wie groß die Verkaufschance ist. Das, also sie werden für den Preis angeboten, aber sie würden nicht zu dem Preis angeboten, wenn da nichts wäre. Das ganze System nennt sich Treasure Hunt. Deswegen ist auch dieses Kürzel TH dann auf diesem Automodell irgendwo auf dem Lack drauf. Genau. Und dasselbe Prinzip macht Matchbox auch. Da ist es aber viel, viel seltener. Und ich glaube bei Majorette, heißt sie Majorette oder Majorette? Das ist eine französische Firma. Majorette schreibt sich Joghurt. Keine Ahnung. Na, da ist es so, da gibt es die auch, aber die sind dann besonders verkauft. Also Matchbox und Hot Wheels verstecken diese besonderen Autos in ihren normalen Chargen. Und es ist wohl so eine Kiste, die der Händler bekommt, hat ungefähr 72 Autos. Und da ist dann so im Schnitt eins drin, was selten ist. Mhm. Und wenn man so auf YouTube so rumguckt, sieht man halt Leute, die durch Walmart und Co. gehen und dann eben in den Aufhängern, also die Hänger dann meist von Regalen, diese Autos ziehen. Ja. Ich finde es eine super geile Idee, weil das ist ein schönes Spiel, schöne Markenbindung, du setzt dich mit den Modellen auseinander und also bei dir hat es geklappt. Ich bin zumindest beeinflusst. Also, ist jetzt nicht so, dass ich eine riesen Hot Wheels-Sammlung zu Hause habe auf einmal, nein, das nicht, aber ich finde natürlich die Idee super kreativ, sein Produkt auf die spielerische Art und Weise zumindest interessant zu machen. Ja. Neue Käuferschicht erschließen, nämlich einfach die Sammelleidenschaft der Deutschen triggern. Und das ist genau, nämlich auch ein Punkt, die bringen halt einfach nur Metallautos raus, ne? Aber sie bündeln diese Metallautos in mehrere Serien im Jahr. Haben so, ich weiß gar nicht. Ja, die wollen was verkaufen. 7, 8 Serien basteln die da draus. Und da sind ihre paar hundert Autos, die sie im Jahr rausbringen, verteilt. Und dann steht natürlich auf jeder Packung immer eins von. Ne? Mhm. Und jetzt kannst du sagen, oh cool, jetzt mache ich die Muscle Car Serie, fange ich an. Von 2026 brauchst du vielleicht nur 5 Autos. Bei der anderen Serie brauchst du halt 15 Autos. Also schon, die haben sich zumindest Gedanken gemacht, ja. Und der Sammelfaktor, der funktioniert halt, ne? Mhm. Ja. Genau. Das war die Blase, gestern reingefallen. Und wieder rausgekommen. Ja, heute mich mit Ellenbogen einem rausgestemmt. Der Vollständigkeit halber. Ich wollte schon sagen, du siehst so komisch aus. Ja, nee, gar nicht. Lediert. Aber ich bin doch, also ich habe dieses Jahr genauso begonnen, wie ich das letzte aufgehört habe. Ich bin einfach schön wieder vom Fahrrad gefallen. Mann, wie konnte das denn nur wieder passieren? Ja. Also ich nahm nicht mein Hauptrad, ich nahm mein Zweitrad, mein altes mit dem 26er, nicht 28er Rädern, also niedrigerer Schwerpunkt, eigentlich deutlich sicherer, auch dickere Reifen. Ich musste gestern Abend am Reha-Sport einfach nochmal schnell zu Rossmann rüber radeln. Da fahre ich dann durch so eine Häuserzeile. Man fährt so durch das eine Haus irgendwie durch, das ist so ein kleiner Fußgängerdurchgang. Na, jedenfalls ist der kürzeste Weg zum Rossmann und schnell rüber geöckelt. Und weil ich noch CO2-Kartuschen brauchte für meinen Wasseraufsprudler. Und auf dem Rückweg habe ich dann einfach nicht daran gedacht und ob der Tatsache, dass der Weg da sehr schlecht beleuchtet ist, habe ich es auch nicht gesehen, dass da so auf dem Asphalt montierte so Plastikleisten sind, um die Sache Fahrt zu beruhigen. Ja. Ja, damit man da nicht so schnell rüberöckeln kann. Ja. Dinger. Und mit dem Fahrrad nicht voll sehr darüber. Schnell, aber voll rüber. Der erste Hub, also kommst erstmal mit dem Vorderrad, zack, hat sofort Knack. Meine Hände vom Lenker getrennt. Ja. Ja. Dann zack, hinten noch das Rad, hat meinen Arsch vom Sattel getrennt. Scheiße. Und in meinem Hirn dann natürlich, was machst du jetzt, versuchst du den Lenker wieder zu greifen? Ah nee, das wird sowieso nichts. Konzentrier dich lieber darauf, irgendwie vernünftig vom Rad abzusteigen und einigermaßen gesund zu fallen. Also der rechte Daumen ist ein bisschen lediert, Abschürfwunde. Ja, Marc, das linke Knie habe ich mir aufgeschlagen, da ist jetzt ein großer Pflaster drauf. Der linke Oberschenkel ist ordentlich geprellt, da warte ich immer noch auf die grüne und blaue Färbung dort. Und das Rad selber ist momentan nicht zu gebrauchen. Oh Mann. Nicht zum Fahrradfahren, ja. Nicht zum Fahrradfahren. Nee. Also, man kann noch schnell eine leckere Pizza draus basteln oder so, aber fahren ist momentan nicht. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast vielen Dank, mir ist nichts passiert. Zum neuen Spitznamen. Ja. Stunt-Mark. Mr. Stunt-Mark. Mark. Stunt-Koordinator, weil ich kriege hier immer nur Titel, keine Spitznamen. Eieieiei. Aber das hätte auch anders enden können. Und übrigens, wenn du schon mal bei Rossmann gewesen bist, hättest du wegen den Hot Wheels Autos auch gucken können. Die gibt es nämlich bei Rossmann. Kannst du beim nächsten Mal, wenn du eine neue Kartusche holst, dann konzentrierst du dich mal nicht auf die Nase zu fallen, sondern dann guckst du einfach mal so ein Regal durch. Das beim sind letzten ja gleich zwei mal. Dinge auf einmal. Ja. Beim letzten Mal die Straßenbahnschienen und jetzt das. Das geht auch langsam in die Richtung, dass wir dir leider die Fahrradlizenz wirklich entziehen müssen, weil wir sonst irgendwann hier dauerhaft alleine sitzen. Ich beginne mir da auch schon langsam Gedanken zu machen. Wo ist denn dein Fahrradhelm eigentlich? Fahrradhelm? Ja, siehst du? Ja, Fahrradhelme findest du unter H wie Helm. Okay. Ist irgendwo in der Regal. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Sehr gut. Ne, guck mal, komisch, am Kopf habe ich mich noch nie verletzt. Ja. Aber was nicht ist, und das Jahr ist noch lang, ungemein. Ja. Vielleicht schaltet auch in zwei Wochen wieder ein. Du hast natürlich recht, Marc. Also jetzt, du hast ja ein paar Mal ausprobiert, welche Körperstellen dann bei deinen Stürzen so gefährdet sind. Protektoren wäre schon Knieschoner vielleicht. Ja. Und Schienbeinschoner oder so. Aber ich glaube, die Hörer, die fallen jetzt in so eine Thematik, wo sie sagen, ich muss die nächste Folge hören. Ich will wissen, was Marc wieder passiert. Genau. Genau. So. Und vor allen Dingen, wie sich seine chronischen Krankheiten entwickelt, weil das wäre dann das nächste Thema. Okay. Komm, was haben wir denn? Willkommen im Was für ein Podcast ist das? Also, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich mal gesagt habe, mein Gott, ich habe echt Schwierigkeiten, vernünftige Schuhe zu finden, gerade zu Winterzeiten. Ich habe immer kalte Füße. Ja. Kalte Füße. So. Das sind die Wechseljahre, das ist normal. Wechseljahre, als Mann, ja, nee, ist klar. Na jedenfalls, ich habe dann irgendwann, das ist auch schon wieder ewig in der Tage, über ein Jahr oder so, habe ich entdeckt, dass meine Fingerkuppen an der linken Hand, dass die bei Kälteeinwirkung werden die einfach mal weiß. Okay. Mhm. Gestern Abend bei der Reha-Sportgruppe, da war eine ältere Dame, die hat der Sache einen tollen Namen gegeben, den ich noch nicht kannte. Ich finde ihn widerlich, aber ich muss ihn hier natürlich droppen. Sie sagte, was sagst du? Du hast Leichenfinger. Ja, das habe ich auch ab und zu. Ja. Und ich dachte, Leichenfinger. Mhm. Wie klingt das? Wie nekrotisches tot. Gewebe, der Finger stirbt ab. Hurra. Mhm. Ich habe mich selbstverständlich in die Sache eingelesen. Also das ist eine starke Indizierung für das sogenannte Raynaud-Syndrom. Tina wird allerdings nicht müde, mich daran zu erinnern, du gehst bitte zum Arzt und lässt das abchecken, ob es das wirklich ist oder ob das eine Symptomatik für irgendwas anderes sein kann. Und wenn Raynaud-Syndrom, dann gibt es da auch zwei Ausprägungen, eine primäre und eine sekundäre. Primär heißt, naja, das ist halt so, das passiert ab und zu, das ist zwar ärgerlich und weil es eben nicht nur komisch aussieht, weil es dann auch kribbelt und eben wehtun kann. Dann kann es eine recht harmlose Geschichte sein oder aber es gibt auch das Sekundäre und das wäre dann nur eine Symptomatik für eine Autoimmunerkrankung oder wer weiß was noch alles und deswegen muss ich das dringendst abchecken lassen, weil ich bin dann vor ein paar Monaten mal auf die Idee gekommen, ich hast wieder so kalte Füße und dann habe ich geguckt, ob meine Zehen vielleicht auch so weiß sind. Und sind sie tatsächlich. Oh. Das heißt, es liegt also gar nicht an den Schuhen, dass ich immer kalte Füße habe, sondern an diesem scheiß Raynaud-Syndrom. Okay. Das ist also. Kann man dem entgegenwirken? Ja. Mit Wärme oder ist das Quatsch? Also beim Primären, wo es völlig ungefährlich ist, da kannst du überhaupt nichts machen. Das ist dann halt einfach so. Weil ich frage mich gerade, wenn du die Füße wärmst, wenn die nicht kalt werden, ist dann alles gut? Ja. Ich bin kein Hausschuhtyp. Vielleicht ist der Tipp hilfreich. Hast du es zu Hause auch? Ja. Ja. Ich bin kein Hausschuh-Typ, ne? Also überhaupt nicht. Aber ich hatte durchs Internet surfen mal so tolle Hausschuhe gesehen. Die waren so aus wie so eine Wattejacke, auch so wie eine Wattejacke gesteppt. sahen eigentlich ganz gemütlich aus. Schwarz in drin orange, wo ich so dachte, auch optisch ganz cool. Und die habe ich mir tatsächlich geholt. Und in den Dingern habe ich immer heiße Füße. Die sind, die haben nur so Memory-Schaum irgendwie drin. Also ich muss die manchmal ausziehen zum Akklimatisieren. Vielleicht wäre das was für mich. Dampft ist. Ja. Sie sind Waschmaschinen geeignet? Ja. Was sehr gut ist. Man schmeißt die also erst weg, wenn sie kaputt sind. Nicht, wenn sie dreckig sind. Ja, kannst du dir mal überlegen. Vielleicht ist das eine Lösung. Aber geh trotzdem zum Arzt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ein Heizakku bei. Ich habe nämlich im Winter immer, ich sehe gerade eine Tüte. Genau, ich habe hier so eine Tüte, das habe ich mir nochmal gekauft. Das, und zwar waren wir in einem Baumarkt. Oh. Und was haben die dort? Dort gibt es ja sogenannte Quengelware. Das kennt man aus dem Supermarkt, wo die ganzen Süßigkeiten an der Kasse stehen, Kinder, wo die Kinder dann schön quengeln können. Mama, ich will aber noch einen Schokoriegel. Und du hast da gestanden, dass die Quengel. Mutter natürlich sagt, halt die Backen, du Drecksblage. Und Marc stand da und hat gesagt, Mama, ich habe kalte Füße. Naja, was ist mittlerweile bin ich ja groß und kann mir hier Sachen selber kaufen. Tina, ich habe kalte Füße. Salt doch mal den Mund. Na. Ja, hier so Thermopads. Also das Übliche, da ist irgendwie Eisenpulver drin, so Eisenoxid, irgendwas, bla, und noch ein Katalysator. 9 Stunden? Das heißt, wenn das an die Luft kommt, dann beginnt das zu oxidieren, sprich, das wird warm. Und das klebst du dir von außen auf die Socken quasi ganz nach vorne im Fuß, unter die Zehen, und dann sollst du die Zehen warm halten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, die Temperaturen waren jetzt noch nicht so knackig, und ich brauche sowas auch wirklich nur, wenn ich länger als eine Stunde irgendwie draußen bin. Ich finde bei den Dingern nur schade, dass sie halt nicht nachhaltig sind, weil die kannst du nur einmal benutzen. Ja, und das gibt ja auch diese, das gibt ja auch diese zum Aufkochen, also so die, dann die haben so Metallplättchen drin, dann kochst du die kurz auf, dann sind die flüssig, und dann, wenn du das Metallplättchen knickst, dann setzt du die exotherme Reaktion da in Gang. Oder seit letztem Jahr ja irgendwie, habe ich gesehen, der Renner, zumindest in den klassischen Online-Verkaufsplattformen, die akkubetriebenen Wärmer. Ganz gefährlich. Westen, ne? Sicher? Warmwesten. Also ich habe auch, gibt es auch Heizwesten, aber ich habe jetzt mehr so an die, die sehen aus wie kleine Mäuse oder so. Also Mäuse im Sinne von Computermaus. Und die lädst du auf mit Strom. Ich weiß gar nicht, ob ich es bald habe. Ich habe sowas gekauft. Genau sowas für die Hände. Ja. Genau, Handwärmer im Prinzip. Diese meist im Doppelpakt, meist zueinander kleben. So, wo ist der Gefahrenpunkt? Weil ich habe natürlich auch schon überlegt, die in die Schuhe zu stecken, und habe dann gedacht, Alter, wenn die explodieren, hast du keine Zähne mehr. Ja, ist ja nun wirklich. Das zum einen. Aber wo sind die gefährlich? Ja, eben, wie gesagt. Explosionsgefahr? Ich weiß nicht, ob die explodieren, aber irgend sowas in der Richtung. Also, dass sie Wärme entwickeln, dass sie zu viel Wärme entwickeln, dass du dich einfach verbrennst oder dass sie hochgehen. Die ich habe, die haben Stufenregler. Also, du kannst die auf 3 Stufen. Mein Gott, das Ding kann sein, was es will. Wichtig ist, dass es irgendwie hier hergestellt wurde und dass es ein gültiges CE-Zeichen hat. Ja. Nicht aus China oder irgendwas. Dass du das nicht bei Temu umkaufst und sagst, Hauptsache billig. Genau. Alles, was ihr bei Temu kauft und was eine Steckdose hat oder einen Stecker dran hat, ist große Schritte. Das muss ja von meiner Hand ab. Ja. Nee, also, Für die Hand ist es besonders schwierig. Also, wie gesagt, in deinen Schuh kannst du hier so eine Fußwärme irgendwie reinpacken. Sowas funktioniert auch dann sehr gut. Oder Reibung. Aber an den Händen ist es wirklich, wirklich richtig schwierig. Weil ich habe auch richtig schöne Handschuhe, richtig leere Handschuhe. Fäustling musst du nehmen. Fäustling, ja, das bringt alles. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Also die Finger dürfen nicht einzeln sein. Die Finger, die reagieren auf Kälte, wenn die Temperatur unter 10 Grad sinkt. 10 Grad plus. Und Hand in die Hosentasche? Das ist immer so meine Lösung. Ja, ja. Also ich habe permanent warme Hände. Vielleicht, wir können daher auch Hand in Hand rausgehen, dann hast du zumindest... Ihr seid ja schon Hand in Hand gekommen, Sei versichert, René, ich habe da wirklich schon alles probiert und es ist da einfach nichts zu machen. Und vor allen Dingen, wenn es dann passiert, dann hast du das zu Glück. Also je nachdem, wie weit es denn eben sozusagen fortgeschritten ist. Also wenn du draußen bist, dann beginnt, was ich, irgendwie die eine Fingerkuppe irgendwie weiß zu werden, dann noch vielleicht eine daneben, dann in meinem ersten Finger dann schon das zweite Segment, sodass dann schon der halbe Finger irgendwie weiß ist, und es beginnt zu kribbeln und es ist höchst unangenehm, das beginnt dann irgendwie zu schmerzen. Und dann habe ich auch gelesen, dann musst du einfach mal so ein bisschen deine Hand bewegen. Ganz genau. Alles nichts. Ja. Also wenn das ein bestimmtes Stadium erreicht hat, dann hilft da wirklich nur noch raus aus der Kälte, und dann dauert es mitunter über eine halbe Stunde, bis sich das alles wieder beruhigt hat und bis auch dieses komische Gefühl in dem Finger weg ist. Und das ist ja alles noch nicht das Schlimmste. Weil der Finger ist weiß, und du denkst so, wenn er weiß ist, ist dann kein Blut drin. Das ist aber ganz schön schlecht für den Finger. Ja. Das ist aber gar nicht so das Problem. weil sich einfach nur die Blutgefäße zusammenziehen, weil da kommen schon noch Nährstoffe ran. Interessant wird es nämlich, wenn der Finger bläulich wird. Ja. Wenn er bläulich wird, dann ist es eine Sauerstoffunterversorgung. Das habe ich an dem einen Finger, an dem Ringfinger auf der linken Hand, habe ich das irgendwie auch schon beobachtet. Also ich muss wirklich dringend zum Arzt. Also wir sind unserem Körper ausgeliefert. Du fühlst uns das nochmal eiskalt vor den Augen. So langsam bin ich zu der Erkenntnis gelangt, oh scheiße, ich glaube, ich lebe nicht ewig. Ich habe das, hab das übrigens mal gesehen, Otto Bulletproof hat auf YouTube eine Serie gehabt, die nannte sich Arctic Warrior. Da sind die bei Eishockey-Kälte. Ja. Genau. Und da war ein MMA-Kämpfer mit bei. Ich weiß seinen Namen jetzt leider nicht. Und der hatte halt auch kalte Finger bekommen. Also da ist ja nur arktische Kälte gewesen, wo die waren. Und er zeigte das eher so zufällig einem Militärtypen, der mit bei war. Und der hat gesagt, ey, sofort, du bist sofort raus hier. Wir müssen hier abbrechen. Hm. Das ist lebensgefährlich. Ne? Und tatsächlich, der hat das dann noch mit Video ein bisschen nach der Sendung weiterverfolgt. Der Finger ist auch blau geworden. Und der musste den wirklich, der konnte die Hand nicht mehr benutzen über Wochen. Und ich weiß gar nicht, ob sie es wieder hinbekommen haben, aber dann geht's rasant, ne? Also vor Ort hat er sich immer schon auf die Hand gepullert, weil das so als Tipp immer, und das hat bei der Kälte nicht Das ist auch so ein Ding, du darfst nicht zu schnell wieder erwärmen, also die Hand dann irgendwie unter heißes Wasser oder so. Ja, da verletzt das Gewebe dann, ja. Ja, ganz genau. Ja. Aber Frage dazu, also betrifft es nur die Fingerkuppen oder kann es auch die ganze Hand betreffen? Weil das kann wandern, also das, ja, genau, frag mal Reinhold Messner, wie viele Zehen der noch hat. Ja, gute Story. Also, das ist meine nächste Frage an ChatGPT, wenn ich mal wieder zu Wort komme. Ja, welche? Da habe ich nämlich neulich auch drüber nachgedacht, an Reinhold Messner, und dachte so, wie viele Zehen hat der eigentlich noch? Ja, nee, weil ich kenne jemanden, der hat das halt in der Hand, ne? Und der sagt halt, ja, dann wird die Hand total kalt und weiß und ja. Ja, wie gesagt, erst weiß, dann blau und dann wird sie ziemlich, ziemlich dunkel. Hm. Ja. Und der hat wirklich, bei dem waren der komplette, ihm betraf das glaube ich zwei oder drei Finger und die waren komplett, die kompletten Fingerglieder waren dann im Nachgang sehr dunkel geworden. Der konnte die Hände, wie gesagt, nicht mehr benutzen und die Videos, die man gesehen hat, da war er sehr unbeholfen, weil er auch im Alltag sehr, sehr eingeschränkt war. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir uns über etwas Netteres unterhalten. Lass uns nicht immer nur über Krankheiten reden. Genau, wir haben ja schon gesagt, die Nächte werden kürzer, aber sie sind nach wie vor lange genug, um abends auf seinem Balkon zu stehen und wunderbare Nordlichter zu beobachten. Ja, war so doch wie jetzt. Wir die letzten beiden Nächte. Haben die den weiten Weg vom Polarkreis bisher gemacht? Ja, die heißen nur Polarlichter, heißen nur Nordlichter, aber eigentlich ist es ja nichts weiter als ein Sonnensturm, der auf die Atmosphäre trifft. Also ich habe sie nicht gesehen. Die Moleküle in der Erdatmosphäre zum Leuchten bringen. Hat jemand von euch sie gesehen? Ja. Wirklich? Ich habe wirklich in Neukölln. Mit bloßem Auge? Ja. Boah, krass. Unbewaffnetes Auge auf dem Balkon gestanden. Ich wusste ja nicht, was es war. Ich habe ja erst die Berichterstattung am nächsten Tag gesehen. Genau. Und meine Kollegen meinten, habt ihr auch gesehen? Und so, ich so, ach, das war's? Ja, habe ich mir aber schon gedacht, weil ich stand auf dem Balkon, guckte nach rechts und dachte so, okay, du hörst da zwar ein Flugzeug und du siehst da so einen grünen Lichtschein. Mhm. Ist aber komisch, passt irgendwie nicht so zusammen. Und dann dachte ich so, Moment, das Ding bewegt sich ja. Und dann war das Grün auf einmal weg. Mhm. Und dann dachte ich so, geil, Nordlicht. Ja. War wohl zwei Nächte in Folge sogar, ne? Also ja, das erste. Genau, die letzte und die vorletzte Nacht. Jetzt letzte erst. Sah wirklich schön aus, muss man sagen. Ja. Deswegen fahren viele ja in den Norden im Sommer. Um das mal zu sehen. Genau. Siehst du? Und jetzt brauchst du nicht mehr so weit fahren. Jetzt haben wir es gesehen. Jetzt brauchst du dir nicht die Finger und Zehen abfrieren. Jetzt also wieder ein Punkt auf meiner Bucketlist. Bucketlist heißt es genau. Oder heißt es Todeslist oder so. Also die Dinge, die man noch machen will, bevor man ins Gras beißt. Ja. Bucketlist. Ich muss unbedingt noch die Milchstraße sehen. Die Milchstraße? Ja, da muss man auch nicht so weit fahren. Da gibt es in Westdeutschland etwas, wo sehr wenig Lichtverschmutzung ist. Können da auch laktoseintolerante Leute sein? Ja. Das kann ich mir nicht. Ich habe nur. Stefan, ich glaube, das fast wollen wir mal nicht aufmachen. Das ist ein Thema, das ist nichts für diese Sendung. Nee. Kurz zu einem astronomischen Thema. Ich habe neulich mich mit jemandem ausgetauscht, der ist so ein kleiner Bastler und der hat einen Raspberry Pi an seinem Teleskop. Teleskop heißt das, ne? Absolut richtig. Ja. Teleskop, buchstabiert man MOND. Genau. Der hat so ein Raspberry Pi an so ein Teleskop gebastelt und das so hinkonfiguriert und gedreht, dass das Ding automatisch scharf stellt. Ah, da war ein Motor mit im Spiel. Genau, ja. Offenbar steuert dieser Raspberry Pi einen Motor an, an, dass er die Schärfe zieht. Und er schickt die Fotos an den Rechner. Und der ist jetzt auch gerade dabei. Also er hat mir so unscharfe Mondfotos, also ein unscharfes Mondfoto geschickt, durch eine Fensterscheibe durch. Ja, da ist Musik drin, sag ich mal, in dem Thema. Ne? Also fand ich auch sehr, sehr interessant. Die Königsdisziplin ist, Stefan, der du gerade so unglaublich guckst, den Raspberry so zu programmieren, dass du das Teleskop quasi auf einen bestimmten Himmelskörper ausrichtest, sagen wir jetzt mal der Einfachheit halber, dem Mond, und du startest dann das Programm auf dem Raspberry und das, der steuert dann eben einen Motor an, der dafür sorgt, dass das im Bild gerade sichtbare Objekt, also der Mond, auch, genau dem auch drin, ja. Nee, auch da drin bleibt, mhm. Dass es also dem Mond folgt. Ja, und das kannst du also im Hausgebrauch machen. Also das ist so das Mond, ein Foto. Mondbild. Wow. Und sein Ziel ist, jetzt irgendwelche Sternennebel zu fotografieren. Das ist dann wahrscheinlich auch abhängig von Jahreszeiten und so. Mhm. Viel mehr zum Thema Milchstraße ein. Also es ist viel machbar, wenn man sich denn einfuchsen möchte. Ja. Und die besagte Person ist kein Raketenwissenschaftler, sondern lediglich sehr stark interessiert und umtriebig und in der Lage, das Internet zu benutzen. Er hat keine Freunde, also viel Freizeit. Und er hat keine Freunde. Ja. Außer René. Ja. Ja, Marc, danke für diesen Tipp. Ja, sehr gerne. Mein Wein von dir. Immer wieder. Aber er bedankt sich erstmal. Genau. Natürlich. So ist es. Du, ich bedanke mich doch hier für alles und jeden. Erstmal hier. Ich hätte mich auch für Kekse bedankt, aber es sind doch heute keine da. Nee. Wer war denn heute für die Kekse verantwortlich? Na, wir warten noch auf Plätzchen. Ach so. Schon wieder? Die harten Dinger müssen jetzt mal irgendwann Kuchen, weich sein. Kuchen, so, du wolltest einen Kuchen mal machen. Kuchen, ja, mache ich euch noch. Hallo? Ja, sicher. Wollten wir nicht eine Donauwelle zusammen essen? Mindestens. Und ein Kaffeechen trinken? Ja. Ja. Also wirklich. Sachen gibt's. Ja, aber der Tag hat nur 24 Stunden und irgendwann muss ich auch mal arbeiten. Ja, und stattdessen hängst du hier rum. Tja. Ist ja Arbeit. Harte Arbeit. Ja. Mit euch schon. Ja. Ne? Sonst irgendwas. So. Sonst noch irgendwas? Ja, ich gucke gerade auf die Uhr, schon. Wir haben noch 23 Minuten Zeit, die müssen wir doch ein bisschen wirklich rumkriegen. Ja. So, also, was gibt es denn Spektakuläres? Also wir haben unseren Jahreswechsel, wir sind gut ins Jahr gestartet. Fasching. Fasching ist doch erst im Februar der Höhepunkt. Ja, wie sieht es bei euch faschingstechnisch aus? Liegt irgendwas an? Du, das läuft dieses Jahr genauso wie letztes Jahr. Also ja. Wie denn? Absolute Nulllinie. Ja. Bei mir auch. Also ich bin auch kein Faschingsfreund. Aber? Genau. Ich glaube, ich kann mich denen nicht entziehen. Wir haben im Firmenumfeld, findet das statt. Oh Gott. Also ich fand es interessant. Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Firma Fasching feiert. Aber wir werden es tun. Ich finde es eine schöne Teammaßnahme. Man soll als Teil seines Projektes gehen. Und als was gehst du dann? Naja. Als alter Stein. Ich habe ja mit vielen nackigen Gipsfiguren zu tun, ne? Also wird da mit Toga dort aufschlagen? Nein, ich bin noch am Überlegen und ich will jetzt auch noch nicht spoilern. Also falls die Kollegen das ja hören, ja, genau. Ja, oder dann mitgeteilt bekommen von anderen Leuten, die es hören. Hm. Überlege dir genau, was du anziehst. Das könnte abmahnfähig sein. Ja, du bist da in der Probezeit, denke ich. Genau. Ja, nee, ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Stefan, du hast nicht zufälligerweise noch ein Spiel vorbereitet für heute? Heute nicht. Nein. Heute nicht? Nein. Ach, aber Spiel. Das Spiel, was René letztes Mal empfohlen hat. Pili Pili? Ja, habe ich verschenkt. Hast du verschenkt? Ja. Hast du nicht gemocht? Doch, ich habe es ja gekauft und verschenkt sozusagen. Ja. Aber ich habe noch kein Feedback. Ja. Ja. Das Spiel ist ja etwas, was ich nicht mit Buchstaben habe aus der letzten Jahr. Ja, ein sehr schönes Kartenspiel. Hör dir die andere Podcast-Folge an. In dieser Podcast-Folge, ich habe jetzt ein neues Spiel, den muss ich heute noch bestellen. So neu ist das Spiel nicht, aber ich fand es ganz cool. Azul. Was? Azul. Azul. Hm? So ein Legespiel. Optisch sehr, sehr schön. Die Kacheln des persischen Königs verlegen. Mhm. Ja, in der Mini-Variante so zweimal entspannt miteinander. Können wir gut vorstellen. Werde ich bestellen. Okay, kannst ja mal berichten. Wenn werde ich berichten. Ja. Puzzeln für Leute, die nicht gerne puzzeln? Oder was? Nee. Wahrscheinlich. Warte mal, ist eine Zufallskomponente dabei? Ich überlege gerade. Nee, eigentlich nicht. Mit ein bisschen Strategie. Mhm. Ja. Also es gibt ja so viele Brettspiele. Ich habe jetzt die letzten Wochen tatsächlich gescannt, den Brettspielemarkt auf der Suche nach einem interessanten, entspannten Spiel, wo man mal so abends so zusammensitzt, ne? Gerade so als Paar ist doch ganz cool, wenn man so zusammensitzt und dann sich unterhält und nebenbei irgendeine Beschäftigung hat, die vielleicht auch nicht so anstrengend ist. Dafür gibt es Fernsehen. Ja, und genau das soll der Gegenpol sein. Dein Finger sehr gut, war in sehr der gut, Luft. Sehr gut. Nicht ja, ganz Grund. Genau. Ich will wissen, rührt deine Affinität zu Brettspielen möglicherweise von deiner von der Tatsache her, dass du einen Büchereiausweis hast? Nein. Also ihr leiht euch keine Spiele Nein. in der Bücherei aus, also, aber ginge das überhaupt? Ja, haben die das, Spiele? Also genau, das. Ich bin schon seit 2 Jahren ja nicht mehr in der Bibliothek, weil ich über eine Bücherzelle versorgt werde mit Büchern. Die letzten 90 Bücher, die ich gelesen habe, waren alle aus einer Bücherzelle. Och. Krass, ne? Ja. Und was eigentlich mit Bücherbus? Ja, gibt es ja auch. Das sind die Bibliotheken, die in Bereiche fahren, wo genau. halt eine Bibliothek nicht zugänglich ist. Ja. Habe ich auch schon drin gestanden. Spiele kannst du tatsächlich ausleihen, habe ich auch schon gemacht. Und du hast gerade recht. Bei Büchern bin ich so, ich würde jetzt nicht unbedingt ein Buch kaufen, sondern ausleihen, weil das ja vorhanden ist. Warum nicht? Aber in einem Spiel bin ich gar nicht auf die Idee so wirklich gekommen, obwohl ich es selber schon genutzt habe. Da würde ich tatsächlich kaufen. Mhm. Ja. Aber nein, man kann in die Bibliothek gehen und kann dort Spiele ausleihen. Nicht nur Spiele, natürlich auch Videospiele, DVDs, Hörspiele. Stimmt, ja, Medien. Und es gibt auch die sogenannte Bücherei der Dinge. Du kannst nämlich auch Bohrmaschinen, Tischtennisplatten, Discolichter, kannst du ausleihen. Tischtennisplatten? Naja, nicht Platten, aber das Netz und die Schläger und so. Also du kannst tatsächlich, es gibt in manchen Büchereien, das nennt sich wieder Bibliothek der Dinge, gibt es dann ein Regal, das hat etwas größere Fächer und da sind dann eben diverse Poolsets, habe ich schon gesehen. Hm, ja. Und haben wir noch nicht bekannt. Jetzt geht es noch weiter. Es gibt auch die Artothek, die sogenannte. Da ist eine in, am Strausberger, wie heißt das da, Friede? Nicht Strausberger Platz, die Station davor, Richtung Osten. Richtung Osten, Weberwiese. Davor noch. Frankfurter Tor. Frankfurter Tor, danke. Ja. Jetzt kennen wir die drei Stationen der U5. Genau. Genau, Frankfurter Tor ist die Pablo Neruda Bibliothek. Und in der ist eine Artothek mit drin. Da kannst du Gemälde ausleihen und Skulpturen, kleine Statuen. Da haben wir auch schon mal in der Nähe aufgenommen, ne? Vor so einer Schule. Ja, wir haben genau vor der Bibliothek aufgezeichnet. Ja, deswegen konnte ich mich an den Namen irgendwie erinnern. Ja, genau. Da haben wir gesessen. Oh, ja. Das war schön. Also der Tipp gilt natürlich weiterhin. Ich habe es ja die letzten Jahre immer wieder betont. Bibliothek lohnt sich. Sollte man auf jeden Fall machen. Stefan hatte eine Wortmeldung. Ja, ich wollte noch erwähnen, du hattest ja letztes Mal erzählt, dass die Bücherzelle Silvester zum Opfer gefallen ist. Ja, da hat sich noch nichts bei getan. Uns auch. Ja, da hat sich leider noch nichts getan. Der Termin ist jetzt erst nächste Woche, wo wir über Gelder diskutieren. Und ich werde natürlich sagen, ich will kein Geld, steck das halt in die Bücherzelle. Projektgelder werden vergeben. Mhm. Und ich wäre natürlich dafür, dass dieses Ding wieder aufgebaut wird. Ja. Ja, aber zu dem Thema Spiele ist mir noch was eingefallen. Kennt ihr Schach? Boah, soll mal ehrlich sein? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Ja. Okay. Was willst du? Ja. Ich habe weiter. Mir für dieses Jahr tatsächlich vorgenommen, Schachweltmeister Schach zu lernen. Nee, also Schach lernen ist ja Quatsch, weil also wie Schach funktioniert, weiß ja, ich will niemand so nahe treten, aber weiß ja eigentlich jedes Kind. Aha. Aber du willst wissen, wie man gewinnt. Genau, da soll er, ja, da soll ich zwei Bücher, die kann ich dir ausleihen. Viel, viel mehr drin stecken und das will ich dieses Jahr erleben, weil im Moment denke ich so, Schach, also das ist entweder Züge auswendig lernen, was ist darin strategisch? Also wenn du irgendwas runterspulst, ne, oder wie soll man in der Lage sein, 5 Züge im Voraus denken, wenn der andere setzen kann, was da lustig ist? Also das will ich, diese Sensation will ich gerade, die will ich erstmal erleben und sagen, ja, ist so, im Moment denke ich, Ah, okay. Und jetzt sucht er, also er möchte von uns empfohlen bekommen, einen entsprechenden Schachcomputer oder einen Schachprogramm. Nee, ich habe beim Schachcomputer, gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Ja, die KI. Mittlerweile könntest du es sogar mit KI ja ohne Probleme machen. Ja. Aber was ich habe immer gedacht, diese Schachbretter mit Schachcomputer, dass sich die Figuren auch von selbst bewegen. Die teuren. Nur bei den teuren. Ja, aber der Eindruck, also es gibt ja schon ab so 50 Euro vielleicht sogar schon Schachcomputer, kleine mit Figuren. Da ist natürlich so, der Computer sagt, wo er gerne die Figur hinhaben will. Und dann stellst du sie für ihn hin, weil selber bewegen hieß er ja, also sehr gut, mit Magnet überhaupt kein Thema. Mhm. Aber du musst ja die Figuren aus dem Weg räumen, die aus dem Weg stehen. Wenn du mit dem Pferd zum Beispiel aus der letzten Reihe nach vorne willst, musst du ja erstmal ordentlich Platz räumen. Da frage ich mich, wie macht denn der Schachcomputer das? Oh, René hat... Du bist ein Entwickler. Du weißt doch, dass das... Wo schiebt er die hin? Wandert er dann erst mit allen Figuren zur Seite? Kann er außen rumlaufen. Außen rum, ja, auch eine Variante. Das ist aus der Zeit, als ich noch zur Schule ging und dann kurz vor Weihnachten die Spielzeugabteilung der großen Kaufhäuser in der Schlossstraße in der Steglitzer frequentiert habe und dabei mich dann auch mit den Schachcomputern auseinandergesetzt habe. Und da hatten die eben auch so einen teuren. Genau. Und der hat die Figuren selbst bewegt. Und er hat genau das, dass er dann einfach eine Gasse guckt. Macht. Ja, der macht eine kleine Gasse. Das heißt, die Figuren werden einfach um so ein halbes Feld irgendwie verschoben. Machen Platz. Okay. Genau. Und er merkt sich auch, wo die vorher standen. Ja. Und ich dachte, das Pferd wird so hochgeschleudert dann. So eine Platte, die das Pferd hochschleudert. Das ist so, wie ich früher immer dachte, in der Straßenbahn, das ist richtig cool, der Fahrer, weil der die Spur hält. Das ist richtig cool, wie er das mit dem Lenkrad macht. Ja, und das muss er erstmal hinkriegen. Ja. Weil du hast da nicht viel Spielraum. Richtig. Und es gibt Straßenbahnfahrer in Berlin, die schaffen das. egal. Ist hier also. Nein. Auf jeden Fall, Schach. Also ich habe, das Coole ist ja, da gibt's ja, es gibt ja gute Open-Source-Varianten, lichess.org oder com, weiß jetzt nicht genau die Domain hinten oder die Top-Level-Domain, ist so eine Plattform, wo man kostenlos dann eben auch nicht nur Spiele gegen andere spielen kann, sondern gegen Computer in verschiedenen Stärken, verschiedene Situationen und so. Also ja, ich will einfach mal mir dieses Jahr Schach genauer angucken. Also die Probepartien, die ich gemacht habe, habe ich alle gewonnen. Spannendes Projekt. Waren alle Level 1. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum ich die gewonnen habe. Deswegen, das ist das Ding, ich habe kein bisschen strategisch dabei gedacht. Und das will ich gerne. Also ich möchte gerne wissen, wo ist da der Punkt, dass man schlau sein muss. Also Roulette hat er schon... Das merkst du denn bei Stufe 2. Ja, genau. Roulette hat er schon hinter sich gelassen, jetzt kommt Schach. Ja, genau. Ich habe mir extra da zwei Schachbücher irgendwie gekauft bin da irgendwie raus. Also Schach hat mich eine Zeit lang irgendwie fasziniert und habe dann auch festgestellt, ich bin offensichtlich bis zu einem bestimmten Punkt gekommen und weiter geht's irgendwie nicht und jetzt konzentriere ich meine geistigen Fähigkeiten irgendwie auf spannendere Sachen. Also es hat einfach so seinen Reiz verloren. Es ist irgendwie langweilig geworden. Ja, siehst du, und ich finde es auch langweilig, Schach. Und ich sage jetzt aber zum Schach, komm, zeig mir, dass du was drauf, also dass du was hast. Also ich muss sagen, so ein paar Regeln kenne ich, aber ich bin jetzt auch nicht der Schachspieler irgendwie, der so, ich weiß, da gibt es Bauern, Damen, Könige, Türme, aber wie die jetzt genau zu setzen sind, kann ich dir nicht sagen. Nicht. Ich glaube, der Turm darf immer nur gerade irgendwie in der Linie lang. Das werden wir jetzt hier nicht erörtern. Genau. Wir möchten unsere Zuhörer nicht überprüfen. Nicht so mit Spielregeln lang. Aber off-air erkläre ich dir das gerne nochmal. Sehr gut. Ja, aber dann, das Gute ist ja, heutzutage gibt es ja KI. Ne? Das heißt, ich habe natürlich auch der KI gesagt, was ich vorhabe und habe auch gesagt, hier, sag mir mal, wo ist da der Sweet Spot? Wo sind da die tollen Sachen? Und habe dann jetzt natürlich auch gesagt, pass auf, gib mir mal eine Sache, worauf ich beim nächsten Spiel achten sollte. Ne? Und da muss ich sagen, unabhängig jetzt vom Schach, ist KI für mich auch dieses Jahr wieder definitiv Dauerbrenner. Na, selbstverständlich. Und eine gute Lernquelle. Ja. Ja. Sag uns doch mal, wenn du dich mit Schach auseinandersetzt, kennst du denn ehemalige Weltmeister? Nee, ich will mich ja nicht damit auseinandersetzen. Wie viele willst du wissen? Wie viele willst du wissen? Ja, einer reicht. Kasparov. Einer. Der mit K, genau. Den kennt, glaube ich, jeder. Kasparov und der Vorgänger Karpov. Aber sind die wirklich schlau und hochintelligent? Also bei einem Pokerspieler kann ich es mir besser vorstellen. Die sind inselbegabt, die sind dumm wie Brot. Ja, gut, dumm wie Brot. Aber inselbegabt ist wahrscheinlich ein gutes Wort. Bei einem Pokerspieler, da würde ich sagen, da steckt was drin. Du lernst Leute zu lesen, du siehst plötzlich Bewegungen in Menschen, die vielleicht man ungeschult nicht so wahrnimmt. Also da glaube ich schon, du versuchst Eindruck zu erwecken beim Gegner, ne? Nicht nur durch Körperreaktionen wie gefakter, unterdrückter Freude, sondern auch durch Fake-Spiel, ne? Dass du da glaube ich schon, das kann ich nachvollziehen. Beim Schach kann ich halt nicht nachvollziehen. Bei Werwolf ist übrigens eine Pokerspielerin bei. Ach so. Und eine Schachweltmeisterin. Ah, cool. Und Schauspieler. Jetzt weiß ich, warum man die Initiative jetzt ergreift. Nee, hatte ich vorher schon. Also, ach so. Ja. Aber Schach hat ja in der Vergangenheit auch immer viele Betrüger zutage gebracht, ne? Ach so. In der jüngeren Vergangenheit. Ja, genau, das finde ich auch mal total spannend. Ein paar spannend, Geschichten. Ja. Richtig, richtig. Also fangen wir damit gar nicht erst an, René. Hatten wir das mal thematisiert, dass man Schach auf der Postkarte gespielt hat? Auf der Postkarte? Ja, im Computerspielemuseum liegen, glaube ich, die Karten sogar. Und interessant ist, dass die Post das Porto für Schachpostkarten unter den Preis einer normalen Postkarte gesetzt hat, weil die so viel geschrieben haben. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, eine Postkarte ist eine Postkarte, ne? Aber ja, komm, eine Schachpostkarte kann günstiger verschickt werden. Das heißt, wird die bei jedem Spielzug dann verschickt sozusagen, oder? Ja. Ja, cool. Jeden einzelnen Zug musst du per Post abschicken. Interessant ist, also ich hatte, cool. Mir war so, als hätten wir darüber auch schon mal gesprochen in irgendeiner Folge, weil ich hatte. Das muss lange her sein. Ja, das gibt muss nicht keine Postkarten mehr. Nee, der Punkt ist nämlich, dass das wohl noch also sehr, sehr lange gehalten hat, also sogar bis nach der Wende, also bis in die Ende der 90er. Mhm. Und dass da Partien sind, die, die gehen über Jahre. Na klar, ja. Ja. Bei der Post dauert es ja manchmal auch. Nee, nicht deswegen, wegen dem Zug, wie man auf diese Idee kommt. Also, und da stand auch, dass es halt einfach keinen Sinn mehr macht heutzutage, weil man spielt halt übers Netz. Naja, klar. Das ist halt auch in der Zeit entstanden, wo es das alles gar nicht gab, was du heute kennst. Ist ja klar. Aber warum spielt, wie kommt man auf die Idee, Schach mit jemandem zu spielen, der nicht da ist? Das ist wie, als würde man sagen, komm, wir machen Autorennen. Du bist 500 Kilometer entfernt, aber wir fahren gegeneinander. Quartett per Post. I said it before and I'll say it again. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Since life moves pretty fast. Bin an die Audiospur-Taste gekommen. Verdammt, das ist plötzlich Englisch. Ja, Leute. Oh mein Gott. Einfach so Entschleunigung und auch so eine Langeweile führt nochmal zum Wahnsinn. Interessant. Das erklärt René, ja. Interessant ist es ja. Das ist auch der Grund, warum ich Brettspiele mag. Ich dachte, du stellst die Frage noch. Weil... Ich kann hier nicht alles machen. Also, Stefan, du musst auch mal eine Frage stellen. Ja, ich bin sprachlos. Aber ich muss sagen, Respekt, das bewundere ich halt an René, ne, seine vielen Hobbys. Und ich frage mich, der hat da sogar Freundin, Kind und. Das sind keine Hobbys, das ist alles, das ist eine Form von ADHS. Ach so, ja, aber stimmt, warte, ja, richtig. Wo auf deine Frage. Wir wollen aber jetzt nicht auf meine Frage, die ich gar nicht gestellt habe. Genau, richtig. Ja. Danke, dass du mich fragst. Um auf deine Frage mit dem Brettspiel zurückzukommen. Ja. Nee, interessant, das finde ich. Jetzt haben wir ihn aus dem Konzept gebracht. Habe ich irgendwie komisch geguckt? Ein Popel an der Nase. Guckst du immer? Nee. Vergiss es. Ja, los. Ich habe gerade überlegt, wie cool wäre es, einen Podcast zu zweit zu machen. Und man interviewt sich selber. Hä? Du legst mal an die Ach so, ja. Jetzt stellst du die Fragen. Passenden Fragen, ja, genau. Nee. Ja, ich weiß aber nicht. Über Postkarten. Ich weiß nicht, ob es nicht auch so oder euch nicht auch so geht, dass ihr euch, also dieses Dahinterliegende zu entdecken. Also, wenn man technisch interessiert ist, ist man doch, hat man doch schon eine etwas neugierige Veranlagung für dahinterliegende Konzepte, Strukturen. Geht's euch nicht so? Klar, ja, doch. Schon mal. Und deswegen ist man immer so schnell im Flammbar, weil man so, ja gut, bei Schach, aber du sagst bei Postkarte, kannst du es nachvollziehen, entschleunigt und so. Es ist völlig absurd, Schach über eine Postkarte zu spielen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ist trotzdem interessant. Naja, aus der heutigen Zeit vielleicht. Ach, schon aus der damaligen Geschichte. Es gibt nichts, was so absurd ist, dass es nicht irgendjemand gibt, der es nicht ausprobiert. Ja, okay, dann lass uns verstecken demnächst. Verstecke über Postkarte. Versteck. Verstecken. Ja, ich verstecke mich, schick dir eine Postkarte und du willst suchen. In der Säule, oder was? Na gut, hinter der Säule, nein. Naja. Schiffe versenken. Schiffe versenken per Postkarte. Stimmt, das kannst du auch machen. Ja. Wunderbar. Ja. Okay. Ja, irre. Und alle unsere Mithörer können mitspielen. Das stimmt. Ein interaktives Spiel. Genau, wir drei machen einfach, notieren unsere Schiffe auf dem Standardbrett. Zack. Und unsere Hörer können uns zu jeder Folge sagen, wo sie, also jeder hat dann irgendwie drei Schüsse pro Folge oder meinetwegen fünf, ja. Müssen wir uns überlegen. Und dann lesen wir das laut vor. Mhm. Welcher der Hörer wohin geschossen hat und sagen ihm dann, ob er getroffen aber hat oder du, nicht. Nee, wir können doch unsere Schiffe alle auf einem Brett verstecken und wir spielen gegen alle anderen Schiffe versenken. Vielleicht kriegen wir es so, dass nur wir Schiffe verstecken und die anderen müssen schießen. Es ist ein bisschen schwierig, gegen die Hörer zu spielen. Aber ja, schon klar, weil wir nicht zurückschießen können, weil die Hörer doch, ihre Boote nicht verstecken. Wir können zurückschießen, aber es würde der zwingend voraussetzen, dass unsere Hörer bei jeder Folge mit dabei sind. Aber nee, wir können wir ja brauchen gegen, das Feedback. Wir können ja gegen alle Hörer spielen, alle Hörer gegen uns. Wir verstecken unsere Schiffe. Du hast zusammen. Das nicht verstanden, was ich gesagt habe. Nee, oder? Doch. Nein, glaube es doch. Ja, so nein, ich weiß nicht. Stefan, sag du mal. Ich kann dem auch nicht mehr folgen. Aber es reicht ja, wenn die Hörer schießen. Ja, genau, das meine ich ja. Es reicht, wenn die Hörer schießen. Ja. Nur dann können wir nicht zurückschießen, das wäre schade. Vielleicht finden wir aber einen Ersatz ich zum Zurückschießen. Ich finde das nicht so schlimm, wenn wir nicht zurückschießen. Ja. Das aber sind was unsere ist Hörer. Ich möchte nicht. Genau, wir wollen nicht auf unsere Schiffe. Aber was ist der Sinn davon, dass die dann unsere Schiffe versenken? Das ist Interaktivität, das ist langfristige Kundenbindung. Okay. Das ist Marketing. Okay. Genau. Es heißt ja auch Marketing und nicht René-Titting. Ja, Marketing. So ist es. Richtig. Und mit diesen wohlgesetzten Worten fragen wir Stefan, ob er noch ein paar Berlin-Nachrichten hat. Ja, was komm, Berlin-Nachrichten. Ein paar aktuelle Berlin-Nachrichten, bevor wir zum letzten Kapitel kommen. Ich habe auf jeden Fall einen guten Tipp. Aber Stefan. Du hast einen guten Tipp? Nee, ja, ich wollte euch mal fragen, weil das ja gerade aktuell war, glaube ich. ITB, Grüne Woche. Ist überhaupt kein Thema, nee. Oder? Ist an mir doch, völlig natürlich. Vorbeigegangen. Klar. Echt? Grüne Woche ist doch super. Dieses Jahr 100-jähriges ja, das Bestehen. Stimmt, das stimmt, ja, das muss man mal sagen. Aber irgendwie. Ich musste an so ein cooles Plakat von TV Berlin denken. Damals. Ein Plakat steht Grüne Woche und im Hintergrund siehst du ganz viel Polizei. Also irgendwie so ein riesen Polizeieinsatz in Berlin und dann eine Grüne Woche. Ja. Ja, funktioniert heutzutage nicht mehr, weil die Polizei blau ist, aber. Ja. Verstehe. Ja, nee, also witzig. Irgendwie. Die letzten Jahre war es irgendwie populärer, fand ich. Och. Irgendwie. Aber ja. Und auch ich glaube, Stefan, es liegt nicht an der Grünen Woche selber. Ich muss dir unterstellen, es liegt an dir. Du hast einfach das Interesse daran verloren. Nein, ich kenne ja auch das, die Events. Das ist nicht, wirklich ein, das ist nicht wirklich ein Vorwurf. Ich kann das ganz gut nachempfinden. Also Interesse an der Grünen Woche hatte ich erstens noch nie. Muss man da dazu schon sagen. Los. Aber ich finde auch so in den Nachrichten und so, klar, ein bisschen Werbung hat man gehört und gelesen, aber das war es auch. Kann das sein, dass das ein bisschen aus der Zeit gefallen ist? Ja, ich glaube, das ist genau dieser Effekt. Ne? Ne. ITB war, glaube ich, zu früh. Ne? Wann war die immer? März, dann kommt jetzt die Berlinale und richtig. Ende Januar kommen noch diese Six Days. Ach so, ja, die genau. Nicht mehr das Days sechs, Berliner Sechstagerennen hieß genau. Es früher. Ne? Das ist aber auch in den letzten Jahren irgendwie immer mehr, glaube ich, in den Hintergrund gerückt. Das wurde früher, als es noch wirklich sechs Tage waren, war es natürlich ein richtiges Event. Jetzt wird es immer kleiner. Das ist natürlich auch schade für sowas. Okay, das heißt, du hast eher die Anti-Tipps jetzt gehabt? Na, es kann ja sein, dass der ein oder andere dabei ist, der. Ja, aber du hast das ja jetzt nicht gerade. Mensch, habe ich ganz vergessen. Nicht gerade schmackhaft gemacht, muss man mal sagen. Schmackhaft, Grüne Woche. Okay, pass auf, dann habe ich einen Tipp. Und zwar. Ach, übrigens, wenn die Sendung erscheint, ist die Grüne Woche vorbei. Bang. Gut, genau. Dann habe ich einen Tipp, der gilt auch noch nach der Grünen Woche, und zwar die Jahreskarte für die Staatlichen Museen zu Berlin. Mhm. Ab 25 Euro. Ich empfehle jetzt hier explizit die 25-Euro-Variante. Okay. Das kostet heißt, auch, gibt es auch für 60 Euro, aber die 25-Euro-Variante heißt Basic irgendwie. Und die Einschränkung ist, dass man unter der Woche nur ab 15 Uhr. Also Feierabendtarif sozusagen. Irgendwie genau, ab 15 Uhr und am Wochenende zwischen 11 und 13 Uhr Eintritt, wohlgemerkt. Das heißt, der Aufenthalt ist ja dann unbegrenzt. Aber fürs Wochenende finde ich super. Also ich weiß jetzt nicht, ob es nur Samstag und Sonntag, also ob es auch der Sonntag ist oder nur der Samstag, aber definitiv Samstag. Und Samstag um jede Woche ein anderes Museum. 11 bis 13 Uhr, das passt wunderbar. Da kriegst du den Sonntag wunderbar rum. Morgens um 8 in die Kneipe, früh shoppen, dann erstmal um 11 Uhr ins Museum. Aber, und danach ist es schön noch was schnabulieren. Sonderausstellungen sind manchmal nicht mit drin. Hm. Ja, aber trotzdem, also ich meine 25 Euro, wann gehst du ins Museum, hast du ja schon 15, 16 Euro weg. Und man muss auch sagen, bei den Sparmaßnahmen in Berlin ist das ein Top-Angebot. Also ich werde es wahrscheinlich ausprobieren und euch berichten. Und andere Sache, die ich dieses Wochenende ausprobiere, ist die Jury. Wir sprachen schon, glaube ich, in der letzten Ausgabe darüber, ein Gerichtsevent nachgespielt, interaktiv, da in einem Kino irgendwo, Schönhauser Allee im Dreh. Ja, ja. Ich möchte mal wieder zu einem richtigen Gericht und mir einen richtigen Fall angucken. Oh, die gucken mal so böse. Ach so, du würdest ihn nur angucken, du würdest nicht da vorne stehen. Okay. Kannst du haben. Da vorne stehen? Vorne sitzen. Vorne sitzen, ja. Mit Schöpfe, mit deinem Anwalt. Mit Aktenordner im Gesicht. Nein, es gibt doch so, man kann doch jederzeit ins Gericht und sich öffentliche Fälle irgendwie angucken. Ja, das stimmt. Das darf man. Das finde ich mal schön. Echt? Also hätte ich jetzt nicht so eine Lust drauf. Vielleicht aber erkennt man da Leute wieder. Ja. Das wäre blöd. Und was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, ich möchte mal so eine Versteigerung hier Fundbüro oder Polizei und so weiter. Ja. Da hier gerade Fundbüroversteigerung. BVG macht das ja auch. Genau, genau. Das habe ich übrigens auch schon ein paar Mal gedacht, wäre bestimmt ganz cool. So. Aber du, ich kann mich dann immer nicht bremsen mit einkaufen. Mit vollen Taschen nach Hause. Warum hast du 10 Regenschirme mit nach Hause gebracht? Tja, eine Meldung gab es noch. Ich habe den Arm nicht runtergekriegt. Ja. Und da wollte ich euch gerne mal nach eurer Meinung fragen. Ich habe das auch mitgekriegt, ging jetzt die Tage durch die Medien. Ob das noch zeitgemäß ist. Wetten, das kommt wieder. Mit? Mit Bill Kaulitz. Und Tom Kaulitz. Oh, das ist doch noch gar nicht sicher. Doch, das wurde gestern und heute bestätigt vom ZDF. Und zwar ist es soweit am, muss ich gucken? Ende des Jahres. 5. Dezember. Da muss ich noch ein bisschen hin. Also meine ehrliche Meinung dazu, kurz und knapp. Die Zeit vom Wetten, dass die war schon beim letzten Es gab ja schon vorbei. Ein paar Versuche nochmal, das wieder zu beleben, aber also wie hieß er, unser Ostdeutscher, unser Ostdeutscher Jürgen? Nee, Quatsch, nicht Wolfgang Lippert. Wolfgang Lippert hat es ja schon, finde ich, nicht wirklich retten können. So, Sendezeit ist vorbei. Ach, ich dachte gerade, hier geht es los. Tschüss. Genau. Nein, wir überziehen heute etwas. Genau, wir machen halt den Wetten-das-Effekt. Wir überziehen heute etwas. Wir überziehen immer. Genau. Also René überzieht immer. Ja. Dann noch ein Satz noch zwei von dir, Marc, dazu und dann kommen wir zu den Witzen. Ja. So, das Format Wetten-das hat sich ja dann in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gar nicht mehr geändert. Mhm. Das wurde irgendwann mal austherapiert und dann hat man es nur immer wieder aus der Schublade geholt und genauso weitergemacht wie letztes Mal, also mal so ein paar Jahre Pause dazwischen. Ich denke auch, das ist aus der Zeit gefallen. Ja. Sie müssten es tatsächlich in irgendeiner Art und Weise modernisieren, einfach nur neue Moderatoren zu bestimmen, das bringt es nicht. René, was sagst du denn dazu? Und bitte um eine kurze Antwort. Ich bin genau derselben Meinung. Ich auch, ja. Dreimal ja. Also abgelehnt. Ja. Nein. Aber wir erinnern uns. Kommt leider nicht in den Recall. Geile Samstagabendshow zu unserer Jugend- und Kindheitszeit. Haben wir mit der ganzen Familie. Mein Gott, früher gab es doch nicht an, kurz nach dem Krieg. Heute hast du Streamingdienste, deswegen glaube ich, ist das auch kein. Aber geiler aber war es ist auch, ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass die Ansprüche und die Sehgewohnheiten sich ändern. Absolut, ja. Ja, mir würde Wetten, das auch viel mehr gefallen, wenn es ein bisschen mehr wie Wer mit Millionär wäre. Aber weißt mit du was? Günther ja auch. Manchmal bei Raab hatte ich früher immer so ein bisschen das Gefühl, wo ich dachte, der kriegt es hin, so eine vollamtliche Fernsehgestaltung auf die Beine zu stellen. So Wetten, das in lang oder groß. Aber nee. Der Mann ist leider vor ein paar Jahren an Selbstüberschätzung gestorben. Ja. Aber kriegt eine neue Show nicht mit wirklich? Barbara Schöneberger, eine neue Quizshow. Die arme Frau. Aber das ist für mich auch eine Blase, die wird irgendwann im Nirvana verschwinden. Ja. Irgendwann wacht Stefan Raab morgens auf und stellt fest, scheiße, ich bin Wetten, das. Ja. Ich muss was ändern. Falls es mit Bill und Tom Kaulitz nicht klappt, kann es doch Stefan Raab übernehmen. Du, es ist mir scheißegal, wer es übernimmt. Hauptsache, ich werde nicht dazu verdonnert, ich muss nicht dass gucken. Ich das sehen muss. Genau. Gut. Schönes Schlusswort. Dann machen wir weiter. Wir übergeben an Fips Asmussen. Ich habe extra das Buch hier in der Firma aufbewahrt. Und wir kommen zum Witzbattle. Oh, ja. Schlagen wir eine beliebige Seite auf. So. Und dort. Runde 1. Der Erfinder der Konservendose ist ganz arm gestorben. Natürlich, weil der Büchsenöffner erst 15 Jahre später erfunden wurde. Ganz voller Witz. Ich habe mir schon in jungen Jahren eingeredet, dass ich das nicht kann. Und es hat funktioniert. Ja, das war eine Steigerung um 3%. Ja. Jetzt kommt Stefan. Vor allen Dingen schon fast Spruch des Tages. Ich steigere das da auch nochmal enorm. Gehen 3 Kekse Skifahren. Einen zerbröselt's. Oh ja, den habt ihr aber noch nie gehört. Runde 2. Ach, hervorragend. Oma trifft eine Nachbarin bei der Krankenkasse und die sagt, was machen Sie denn hier? Ich hole einen Krankenschein für meinen Mann und Sie, Ich lasse meinen Mann seinen verlängern. Ach, das machen die hier. Sehr gut, sehr gut. Ich hab den nicht verstanden. Nee, okay. Hören dir nochmal eins auf. Ja, mach ich. Also, ich muss jetzt ja selber einen erzählen, in der Hoffnung, dass ich den verstehe. Pampas auf Türkisch, Güllehülle. Und das mit noch einem. Ja. Vielleicht auch ohne Alltagsrassismus. Okay. Dann noch einen kurzen hier. Der Tierschutz wird verbessert. Versuchstiere sollen in Zukunft einen Helm tragen. Dazu wirklich. Das wird ja immer besser. Ja. Das ist echt mal. Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Skilehrer? Gott denkt nicht, dass er ein Skilehrer ist. Ja. Und drei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm mal, und Fips. Nicht filtern, lesen. Ja, verstehe. So, jetzt den ersten Witz liest du für dich nur, den zweiten liest du auch nur für dich und lass drüber. Es tut mir leid. Okay. Bei einem Konzert sagt der Tenor, und nun singe ich am Brunnen vor dem Tore, ruft einer aus dem Publikum, sehr richtig, hier drin hört ja doch keiner mehr zu. Ja, wer kennt dich? Am Brunnen vor dem Tore, und da steht ein Lindenbaum. Hm, aha. Ich könnte singen, dann kriege ich den Text auch länger hin, aber ich will es uns allen ersparen. Außerdem habe ich gerade eine wichtige Aufgabe. Ja. Ich muss den nächsten Witz finden. Stopp. Papi, was ist Wohlstand? Wohlstand ist Sekt, Kaviar und schöne Frauen. Und was ist Armut? Armut, mein Junge, ist Bier, Pommes Fritten und deine Mutter. Ich glaube, da können wir direkt aufhören. Wäre ja sogar mal gut. Oh Mann. Zwei Snowboard-Dudes treffen sich auf der Piste. Da sagt der eine zum anderen, hey Bro, ich habe ein neues Board für meine Frau bekommen. Der andere Kerl sagt, yo Dude, guter Deal. Den hat Marc schon gemacht. Ja. Wie wär's noch mit dem Bonus-Witz? Bonus-Runde. Sagt der Oberst beim Militär, Gefreiter Müller, wie wollen Sie, Schwächling, denn im Nahkampf mit einem Mann fertig werden? Ach, Herr Oberst, das ist gerade meine Spezialität. Den hab ich nicht verstanden. Also ist das schon das Ende? Ja, mehr war da nicht. Bleib da mal um. Ich lese mal den nächsten. Okay. Tritt der Oberst morgens vor die Kompanie und sagt, Männer, herhören, heute ist ein Freudentag für Sie. Sie dürfen die Hemden wechseln. Also, Schulze wechselt mit Müller und Müller mit Meier. Jetzt mit Unterhosen gemacht wäre sogar noch lustiger. Ja. So, Geld verdirbt den Charakter, vorausgesetzt, man hat einen. Ja, das ist ja eher eine Weisheit. Stimmt, da war schon die Weisheit. Aber warte, dann noch ein bisschen daher. Heute spricht Rudolf Scharping vor dem Bundestag. Wieso will man ihn nicht reinlassen? Warte, oh Gott, mein Fehler. Ich entschuldige mich, mein Fehler. Die korrigierte Form. Heute spricht Rudolf Scharping vor dem Bundestag. Wieso will man ihn nicht reinlassen? Ja. Ja, Betonung ist alles, ne? Ja. Okay. Glaube, wir lassen das Buch heute zu. Ja. Und vielleicht verwenden wir in zwei Wochen dann doch mal fünf Minuten darauf, auch gute Witze aus dem Buch rauszusuchen. Obwohl, da war ja schon was bei Stefan. Der eine war gut von du, dir. Für die soliden Witze, die vorselektiert wurden, ist ja Stefan da. Und deswegen, jetzt Stefan. Jetzt kommt noch ein Snowboarder-Witz abschließend. Die Bühne ist deine. Wie viele Snowboarder braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Fünf. Nee, drei. Eins, zwei, nee, Stunden. Sechs. Eine, sechs, okay. Weil einer wechselt die Birne und die fünf anderen, die filmen ihn dabei. Ach so. Man hätte auch Influencer nehmen können. Hier ist auch übrigens, wie auf Stichwort, gerade die Lampe ausgegangen hinter uns. Hinter uns? Ah ja, okay. Irrschend eine Lampe. Ja. Hat dort den Geist aufgegeben. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ja, das heißt, haben wir noch eine Weisheit? Ja, natürlich. Und zwar die Weisheit, die ich habe, gerade aus dem aktuellen Buch, das ich lese, im Gehirn von Steve Jobs. Wir sprachen vor der Sendung drüber. Mhm. Es ist nichts Schlimmes daran, wenn man falsch liegt, weil das bedeutet, dass man etwas Neues entdeckt hat. Aha, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Oder man ist strunzdämlich. So, ja, das muss man leider der Vollständigkeit dazu sagen. Ihr Lieben, Folge 182, haben wir hinter uns. Ja, danke, dass ihr hier wart. Ja, also so fürs erste Mal im Jahr und so. Ja, mein Gott, genau. Wir sind alte Hasen, der kalendarische Zufall, das heißt ja jetzt nicht, die Leute denken immer, oh, neues Jahr, dann würde sich irgendwie groß was ändern. Nein, das ist derselbe Wahnsinn wie immer. Weiter, ja. Man schreibt einfach eine andere Zahl ins Datum und gut ist. Richtig. Weitermachen. Ja. Dann, Marc, lauf vorsichtig nach Hause. Ne? Ja, ich bin mit Fahrrad da. Ja, schiebe. Schiebe bitte ganz langsam. Und schreib eine Nachricht, wenn du angekommen bist. Genau. Genau, informiere. Ich schicke euch eine Postkarte. Richtig, mit dem Schachbrett. Und um deine Frage zu beantworten, Marc, ja, ich freue mich darauf, wenn wir in 2 Wochen eine weitere Folge aufzeichnen und so du wohlauf mit dabei bist. Ja. Ja, da freue ich mich auch. Und da fragen wir natürlich wieder Marc, was soll Alexa machen? Eine Stulle. In dem Sinne. Wir hören uns in 2 Wochen. Macht's gut. Ja, noch eine schöne Restwoche. So. Und hier sind die Outtakes. Guten Tag. Hallo. Ja, geht in Ordnung. 182. Ja. So, jetzt ist der andere Finger weiß geworden. Jetzt sieht man das noch besser. Ach du Scheiße. Marc, ey, irgendwann kommt er hier ohne Hand an. Ja. Das wollen wir nicht. Ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntermaßen nicht zu sorgen. Weißt du, fährt Silvester weg, damit da nichts passiert und dann hakt er sich die Hände selber ab. Ja, das ist eine ganz traurige Geschichte. Ja. Eben hat er gesagt, die Sendezeit wird verkürzt auf 75 Minuten und jetzt verschwindet er. Man sagt übrigens nicht Glüsen, man sagt Klüsen mit K. Ist es so und wo kommt das her? Ja, aus dem Norddeutschen. Ach so? Glüsen. Glüsen. Ein Berliner sagt Glüsen. Der macht immer ein G. Natürlich. Heißt ja auch nicht gucken, sondern gucken. Das stimmt nicht. Gucke mal. Gut, ob die Aufnahme läuft. Ja, hier seit 2 Minuten und noch was. Und sobald du lossprichst, starte ich den offiziellen Sendetimer. Okay, das kann ich gar nicht erkennen. Piept der am Ende? Ja. Wow. Ich habe sogar volle Piept der zwischendurch mal? Nein. Auch nicht. Okay. Okay. Macht's gut. Ja, noch eine schöne Restwoche. Jo. Jo, ist ja der Hamburger Podcast oder was? Kann man nicht auf die Fresse, auf die Fresse. Genau. Oh, so bedeutungsschwanger mein Text. Ich wollte gerade mein Mikrofon schon einpacken, weil ich dachte, ich bin fertig. Wartemusik. Mach aus, Alter. Ist GEMA, ist nicht GEMA frei. Doch, ist es. Ist es, okay. Ja, dann mach aus. Bist du soweit? Ja. Mach aus. Mach aus! Ach so, ja. Und diesen Seufzer, den nehmen wir von Stefan Rein. Können wir die Eurovisionsmusik einspielen noch? Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich aufgrund dieser Ansage um wenige Minuten. Schach. Ist dein Mikrofon nicht? Schach. Gut. Oh, sorry. Dann drück mal den Stopp-Schalter. Gut. Tschüss.